Transparenz für die Ohren. Kurz gucken. Top 0 organisatorisches. Michael Bernd hat reingeschrieben, bin nächste Woche wegen Urlaub offline. Also das bezieht sich jetzt quasi auf die folgende Woche, also den 3.2. dann, oder? Genau, das ist meine Entschuldigung für nächste Woche. Alles klar, gut. Danke dafür. Sehr rücksichtsvoll. Gut. So viel dazu. Ansonsten haben wir bis auf den Standardtext nichts im organisatorischen Teil. Wir kommen zum Punkt laufende Projekte. Da haben wir übertragen vom letzten Mal erstmal die Frage an die MDBs zum Freihandelsabkommen, die der Michael Bernd ja letztes Mal schon vorgestellt hat. Gibt es da irgendwelche, gibt es da Feedback aus den Landesverbänden dazu, beziehungsweise gibt es da noch was nachzutragen, also so ein Update fürs Projekt oder so? Darf ich dich kurz unterbrechen? Das ist jetzt nicht übertragen, ich habe es neu reingeschrieben. Allerdings habe ich das in mehreren Schritten reingeschrieben mit verschiedenen Farben und damit das nicht zu sehr verwirrt, habe ich die Farbe dann rausgenommen. Also vielleicht nur ganz kurz, was sich getan hat. Die Seite ist ja inzwischen bekannt. Wir haben nochmal in der letzten Flaschenpost darauf hingewiesen, beim zweiten Artikel, die Musteranschreiben an die Bundestagsabgeordneten und an die Redaktion als Vorschlag sind jetzt online. Anita und hat das weitgehend vorbereitet und wir haben schon von mehreren Landesverbänden Rückmeldung, dass sie sich doch im größeren Umfang an der Aktion beteiligen, was ich nicht gut finde. Ich möchte aber nochmal ganz ausdrücklich auch darauf hinweisen und bitten, dass die Leute, die in den Wahlkreisen Koordination übernehmen, also die Fragen verschicken, sich doch bitte eintragen, weil ein Gedanke ist von mir auch, dass es schön wäre, wenn wir uns selbst mal wieder zeigen, dass wir doch noch ziemlich viele sind und dass wir auch zusammen so eine Aktion machen können. Sprich, ich würde mich freuen, wenn sich einfach viele eintragen, dass es auch optisch sichtbar ist, dass es eine große gemeinsame Aktion ist. Ich weiß nicht, warum da eine Scheu besteht, sich in die Wikiliste einzutragen. Das finde ich schade. Okay, ja, verstehe ich. Da noch Wortmeldungen dazu? Ja. Bitte? Okay, aus Bayern kann ich melden. Wir haben das letzte Woche Donnerstagabend in unserer Landesvorstandsmumble auch mit den beteiligten Piraten besprechen können. Sie scharren schon mit den Hufen. Sie warteten jetzt nur noch darauf, dass das Musterschreiben fertiggestellt wird. Das hat Anita dankenswerterweise getan. Ich kann also jetzt den bayerischen Piraten in Gänze mitteilen, dass sie ab dem 1.2. 0 Uhr sozusagen diese Sachen verschicken können. Und das wird dann auch gemacht. Jemand hat irgendwie sein Mikro an. Ich höre mich doppelt. Danke fürs Ausschalten. Das war mein Hinweis. Danke. Darf ich mich mal eben einmischen an die zum Thema Musterschreiben? Ich habe hier in Nordrhein-Westfalen habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn die Bundesabgeordneten und die MDLs Musterschreiben bekommen, dann landen, und die merken das ja irgendwann mal, dann landen die alle in die Akte, in der Akte Papierkorb. Ne? Sollte schon etwas individueller gestaltet sein. Ja, das hatten wir auch besprochen, aber Michael hat das treffende Gegenargument dafür. Ich kann ihm natürlich das Wort jetzt geben, aber ich kann es auch selbst sagen. Wir machen ja bundesweit und insofern hast du völlig recht, wenn die ein Musterschreiben bekommen, dann könnten die versucht sein, es in die Tonne zu kloppen, aber Michael hat ja eine Parallelaktion zu laufen, eine Presseaktion. Das heißt also, die Piraten vor Ort werden das zugleich der Presse mitteilen, dass sie also ein Schreiben an ihren jeweiligen Bundestagsabgeordneten oder Abgeordnete geschickt haben. Die können es also nicht ganz einfach so in die Tonne kloppen. Wir könnten uns aber auch vorstellen, das haben wir dann diskutiert in Bayern, dass zum Beispiel die SPD dahin geht und sagt, okay, wenn die ein Musterschreiben schicken, dann schicken wir auch ein Musterschreiben, also einen Musterantwortbrief. Macht aber gar nichts, auch das können wir pressetechnisch verwerten. Vielleicht noch Ergänzung, die letzte Frage ist explizit die Frage an den Bundestagsabgeordneten, ob er den CETA-Vertrag in der jetzt vorliegenden Form unterschreiben würde. Da kann man keine bundesweite Antwort geben. Das ist eine Frage an jeden einzelnen Abgeordneten ja direkt. Und außerdem sind die Anschreiben jetzt auch nur eine Vorlage für die Leute, die wenig Zeit haben oder da gerne drauf zurückgreifen. Ihr könnt natürlich auch gerne individuelle Anschreiben verfassen. Wir haben uns halt nur bei den Fragen jetzt auf 6 eigentlich bundesweit geeinigt. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, meine Erfahrungen weitergeben. Punkt, mehr nicht. Ist ja auch durchaus gewollt und angefragt. Also passt schon, kein Problem. Vielleicht noch ein letzter Hinweis, wenn es wirklich dazu kommt, dass wir nur eine Standardantwort von der SPD bekommen, dann werden wir das entsprechend publizieren und uns wundern und vielleicht mit anderen auch zusammen wundern, warum die Bundestagsabgeordneten in ihren Wahlkreisen, wenn sie von einem Bürger aus dem Wahlkreis angesprochen werden, naja. Ich habe hab ja mal zu Katja Kipping mal so ein paar Mails geschickt nach dem Motto Rechtsvereinfachung, eine ganz individuelle Frage gestellt. Das ging einmal gut, das ging zweimal gut. Jetzt habe ich das nochmal gemacht, ein drittes Mal. Und beim dritten Mal kamen nur noch Standardantworten, also von dem Bearbeiter, der den Briefkasten von ihr aufmachen darf und ihren Namen schreiben darf. So ist das mal bei mir gelaufen. Ne? Und das, was ich euch gesagt habe, ist mir nur so weitergegeben worden und das glaube ich auch. Ja, ich denke, wir schauen mal und werden ja unsere Erfahrungen machen und auch entsprechend reagieren. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also ich kann von Bayern aus nur sagen, wir haben hier mit dem Trinkwasser ein großes Thema 2013 gehabt. Wir haben mit der Agrarpolitik ein großes Thema. Die CSU profiliert sich andauernd, dass es den bayerischen Bauern beispielsweise nicht schlechter gehen wird und dass sie nicht an den Standards rumfeilen wird. Wir haben also den besten Bodensatz sozusagen, um darauf aufbauend unsere Saat zu säen und die einzelnen Abgeordneten wirklich mal um ein klares Statement zu TTIP, CETA oder TISA zu bitten. Deswegen kann ich auch wirklich sagen, wir Piraten in Bayern wollen das. Wir stehen also voll hinter dieser Bundeskampagne. Ja, Thema Trinkwasser, da bringt er mich auch auf eine Idee. Geschichte hier aus Nordrhein-Westfalen, und zwar die Ruhrkuhle AG. Die macht ja diesen Gifteinladung hier im Berg unter Tage, um die Verfüllung zu umgehen. Das ist für die Ruhrkohle AG Wertstoffe und somit umgehen die Bergrecht und Umweltrecht. Das ist das Erste. Jetzt ist der Landesregierung und der Landesregierung NRW und dem Bergamt bekannt, dass das Zeug Eingiftungen produziert. Das war im Jahre 2003. Jetzt haben wir das natürlich hier im Kommunalwahlkampf vermarktet. Und ich bin dermaßen abgeschmettert worden mit dem Hinweis, hat die Landesregierung mit zu tun, hat auch, das interessiert auch. Jetzt habe ich natürlich, bin ich auch so ein bisschen hier in der Fraktion tätig, vor Ort, habe das Thema, stand hier ein Zeitungsartikel zu dem Thema drin, habe diesen Zeitungsartikel mal in der Fraktion breitgetreten und war meiner Meinung nach, dass die Ruhrkohle AG dreht die Pumpen nicht ab. Also da kehrt sich, ich glaube, da interessiert sich keiner für und da macht wahrscheinlich auch nicht so richtig. Okay, danke. Welchen Eindruck habt ihr so? Von eurer Sache so? Okay, also zur ich sage jetzt sage ich, ich schließe die Rednerliste. Das heißt, wenn du jetzt noch eine abschließende Aussage dazu anbringen möchtest, dann darfst du das noch, aber danach bitte nicht mehr, weil wir ansonsten zu sehr in andere, also zu sehr vom Thema abkommen. Ich bin mit dem Thema fertig. Okay. Ich bin durch. Okay, gut, danke euch. Ich würde gerne nur abschließend sagen, selbst wenn wir keine Antworten bekommen von den Bundestagsabgeordneten, dann werden wir das entsprechend publizieren. Und auch das ist eine Reaktion von Abgeordneten, wenn sie nicht antworten, die entsprechende Rückschlüsse zulässt und die wir dann sozusagen in Anführungsstrichen vermarkten werden. Genau. Okay. Aber da habt ihr auf jeden Fall recht. Gute Aktion. So, das war das. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie weit sind wir im... 92 Wahlkampf Hamburg. 92 Wahlkampf Hamburg. Okay, also nee, der Teil oben noch. Also der... Okay, das ging jetzt bis 85, ich bin gerade an Zeile verrutscht. 87, Zukunft des Schulbuchs. Sondermammel am 28.01. 20 Uhr, dicker Engel. Gibt es da noch jemanden, der da genaueres dazu erzählen kann oder soll ich den Termin einfach nur aufnehmen? Ja, ich kann natürlich was dazu erzählen. Wir haben ja eine Serie aus dem Bildungsbereich zum Thema OER und morgen läuft nochmal ein dicker Engel, wo wir 4 externe Kräfte bisher haben zum Thema Schulbuch und OER. Also es wird eine interessante Sache. Ich habe den Link auf die Facebook-Seite gemacht. Unten steht noch ein bisschen mehr. Einfach nur aufnehmen und gut ist. Alles klar, danke dir. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist jetzt Wahlkampf Hamburg. Punkt, ja, Wahlkampf Hamburg. Haben wir da jemanden da, der da Bericht erstatten kann? Michael? Michael Ebner scheint heute nicht zu können. Dann warte ich jetzt einfach, also ich warte jetzt nicht, dass er, ob er noch was spricht, sondern wir gehen weiter und wenn er später noch sprechen kann, dann darf er natürlich gerne. Kommen wir zum Wahlkampf Bremen. Da steht was drin. Ich glaube aber, der Christian Heiß ist heute nicht da. Deswegen nur kurz von mir vorgelesen. Programm steht. Programm und Kandidatenflyer sind in Planung, mit denen die Unterschriften gesammelt werden können. Okay. Das sei also damit verlesen und zur Kenntnis genommen. Wir kommen zum Punkt Freiheitsserver. Und da darf ich dann wohl ohne große Vorrede direkt an den Slash übergeben. Ganz genau. Wie ihr das die letzten Wochen mitverfolgt habt, war im Fokus erstmal die Seite zu übersetzen. Das ist jetzt getan. Das heißt, dass die Seite, die die Initiative im Detail erläutert, in Deutsch komplett fertig geschrieben ist, einschließlich Bebilderung und streambares, jederzeit abrufbares mündliches Briefing. Der Link steht in Zeile 101. Das gleiche gibt es auch in Englisch, da dann Zeile 103. Und was hat sich darüber hinaus noch so getan? Also durch das Verschlüsselung, durch diese Verschlüsselungsverbot beziehungsweise Schlüsselhinterlegungsinitiative führender Politiker erhält unsere Initiative natürlich jetzt in ihrer politischen Bedeutung ungeahnt mehr Gewicht und Wichtigkeit. Am 21. hat der Thomas G. das Abstimmungstreffen hinter sich gebracht und er stieß in dem Rahmen auf Begeisterung, was die Initiative angeht. Das Ergebnis des Treffens ist der Vorschlag, dass man diese Initiative jetzt informell umsetzt. Das heißt also, dass man nicht ganz klassisch öffentlich einen Antrag an sämtliche Vorstände stellt. Was man übrigens machen könnte, in der Form ist alles in diesem vertraulich gehandhabten Pad ausgeführt. Und nächste Schritte sind, dass ich mich jetzt mit dem Bundesvorstand austausche und das ausdrücklich am besten über Telefon. Und ja, Themen, die da angesprochen werden oder beziehungsweise die Zuständigkeitswolke, wer da am BUFO am geeignetsten wäre, wäre eine Person, die halt so den Zuständigkeitsbereich politische Initiative, Webseitenerstellung und IT-Team hat. Und übernächste Schritte wären dann, dass ja Freiwillige gebraucht werden, die gerne nachhaltig eine sehr piratige Initiative tragen. Genauer gesagt wären da dann zum einen Leute für ein Webseitenteam gebraucht und Leute für ein IT-Team. Und ja, in diesem Sinne, falls ihr diese Initiative noch nicht kennt, klickt bitte auf Zeile 101 auf dem Link. Ich stelle euch durch, dann könnt ihr euch dazu alles anhören und jetzt bin ich für Fragen offen. Na, dann löchert ihn. Keine Fragen. Dann hätte ich einen. Ja? Ich glaube, das war mal Rückkopplung, mein Fehler. Ich wollte nur sagen, ich finde es auch überraschend, dass es keine gibt, aber wenn du noch was hast, dann immer raus damit. Ja, abschließend dann die Frage, was den Bundesvorstand angeht. Welche Person sollte ich am besten ansprechen? Zuständigkeitsfolge, politische Initiative, Webseitenteamerstellung und Technikteam. Also wenn ich antworten sollte, dann würde ich dir in diesem Zusammenhang wohl Hermi empfehlen. Ah, gut. Vielen Dank, das werde ich mir merken und werde die Tage dann auf die Hermi deswegen zugehen. Das scheint es gewesen zu sein, nach meiner Einschätzung. Ja, ich bin jetzt auch so sehr überrascht, dass es keine Fragen zu dem Thema gibt, aber dann hoffe ich jetzt einfach mal auf rege Beteiligung und Interesse. Und falls ihr Interesse an einem sehr geilen Projekt habt, meldet euch an /Gaul. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Da steht drin Pirates Without Borders, 28.02. Piraten ohne Grenzen Prag, nationale Piratenversammlung. Bitte die Gliederung darüber informieren. Ich muss das mal bei Gelegenheit unter, bei Bund passt es auch nicht, aber da passt es eigentlich auch nicht rein, aber auf jeden Fall den Termin zur Kenntnis nehmen. Und dann, glaube ich, können wir zu Top 2 kommen, außer Michael, kannst du mittlerweile reden? Welcher? Der Michael Ebner. Also ich wollte dich vorher fragen, ob du was zum Wahlkampf Hamburg vielleicht sagen kannst. Da kann ich ein bisschen was sagen, nämlich zu einer konkreten Aktion, wo ich inzwischen so viel Klarheit habe, seit irgendwie 20 Minuten, dass ich tatsächlich, seit 30 Minuten jetzt schon, dass ich tatsächlich was sagen kann, nämlich die Wahlkampf-Endspurt-Party. Am Freitag, den 13. Februar, werden wir auf dem Spielbudenplatz in Hamburg, wer Hamburg nicht kennt, das ist St. Pauli direkt auf dem Kiez, dort werden wir eine Wahlkampf-Endspurt-Party machen. Am Freitag und nicht am Samstag, damit auch Print noch die Chance hatte, darüber zu berichten. Und wir werden einerseits eine Bühne bespielen, die welche das sein wird, ist gerade noch in Klärung. Wir werden aber auch auf der anderen Seite einen sogenannten Piratenmarkt machen wollen. Das heißt, viele, viele Stände zu ganz unterschiedlichen Themen. Und jetzt hören bitte mal alle genau zu, auch die AGs und die Untergliederungen. Wir brauchen Ideen und Freiwillige und so weiter. Also, grundsätzlich kann jede AG, wenn es nicht gerade die Nuklearia ist oder die AG Sportdynamit Fischen, kann sich dort darstellen mit ihren inhaltlichen Positionen. Jede Untergliederung, jede Fraktion kann das tun, wenn wir, also die Thüringer Bratwürste haben wir schon, die AG Single Malt habe ich noch nicht direkt angesprochen, ich würde mich aber sehr drüber freuen, und wenn es andere AGs aus dem kulinarischen Bereich gibt, dann immer her damit. Oder auch sonst, wenn jemand einen 3D-Drucker oder sonst irgendwas hat, was hermacht, immer nach Hamburg damit. Idee ist folgende: Wenn jemand mit dem, was da aktuell auf der Bühne passiert, und wir werden da ja auch politische Reden haben und das auch einmal zu Themen, die nicht unbedingt jeden interessieren, dann muss der nicht gleich davonlaufen, sondern kann auf diesem Piratenmarkt sich um Dinge kümmern, die ihn vielleicht mehr interessieren. Wir wollen da also richtig was hermachen, das soll richtig knallen. Ein bisschen die Blaupause ist die Angerparty aus Erfurt, aber wir wollen uns da auch noch verbessern. Also, wenn ihr irgendeine Idee habt, Freitag, 13. Februar in Hamburg, das wird nachmittags und abends werden, vormittags auf dem Kiez ist relativ witzlos, da ist keiner. Also, wenn ihr dort die Chance habt, irgendwas zu machen, dann immer her damit. Gut, kurze Frage. Das ist nicht Millerntorplatz. Das ist meines Wissens nicht Millerntorplatz. Millerntorplatz ist, glaube ich, dort beim Stadion. Ich bin jetzt auch kein Hamburger, und Spielbudenplatz ist zwischen S-Bahnhof Riepebahn und S-Bahnhof St. Pauli. Wer die Davidswache kennt, da im Prinzip direkt davor. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Was rechnet ihr, wie viele Hamburger auf der Reeperbahn Freitag Nachmittag Abend sind? Gäste sind natürlich aus der ganzen Welt da. Das ist schon klar, aber auch Hamburger gehen Freitagabend auf den Kiez, um da Party zu machen. Und das ist auch so die Zielgruppe, die wir mit dieser Veranstaltung ansprechen wollen, und natürlich auch die Medien, die Presse. Also diese Geschichte wurde auch in nicht in Kooperation mit den Hamburgern, sondern die haben sich im Prinzip selber um Plätze gekümmert, und das ist es dann geworden. Ich habe dazu auch nochmal eine Verständnisfrage. Das heißt, dass es jetzt also gut wäre, dass man sich beispielsweise auf die AG Netzpolitik zubewegt und den raten würde, bewegt euch auf den Michael zu, damit ihr dann an diesem Tag am 13. da einen Infostand macht zum Thema Vorratsdatenspeicherung und ansonsten Netzpolitik auch, oder? Genau, mit diesem Piratenmarkt wollen wir die gesamte Buntheit und die gesamte thematische Bandbreite der Piratenpartei auch irgendwo darstellen. Und ja, alles, was irgendwie programmkompatibel ist, ist herzlich eingeladen, dorthin zu kommen. Danke. Michael, eine Frage für die, die jetzt interessiert sind und Idee erhand, habt ihr irgendein Sammelpad oder irgendwie eine Ansprechmöglichkeit, wo die Idee und die sich eintragen können, wie das Dinge doppelt gemacht werden habt ihr da ein Sammelpad oder so irgendwas? Ich habe ja mal eins für den Event schon mal eingerichtet. Wollen wir das nutzen oder oder irgendwas anderes? Ja, pack doch bitte gerade mal exakt dieses Pad. Ein anderes gibt es noch nicht hier in den Chat. Und wir werden auch wohl noch diese Woche ein Mumble dazu machen, um da mehr zu planen. Das ist halt nur ein bisschen zäh, gerade in Kombination mit den Hamburgern, weil die halt mitten im Wahlkampf stecken. Die Information, dass wir das mit diesen Ständen tun dürfen, habe ich jetzt auch erst seit inzwischen 35 Minuten. Das wird etwas sehr spontan Organisiertes und ich hoffe, dass wir dann in Bremen, wenn wir das dann nochmal machen, dass alles etwas weniger spontan organisiert wird, sondern etwas geordneter. Gibt es jetzt weitere Redebedarf? Die scheint heute nicht mehr so zu sein. Dann hoffe ich, dass alles gesagt ist. Eine Frage noch. Wenn man nun eine AG ratet, macht er was? Wie sehr müssen die sich um eigenes Material kümmern? Reicht es, wenn sie einfach geografisch in der Nähe sind und sich dann denken, okay, dann gehe ich am 13. Mal dahin? Oder müssen die auch irgendwie eigenes Material mitbringen, um da einen Infostand stehen zu haben? Nicht, dass sie dann irgendwie wie das fünfte Rad am Wagen sind. Ja, also wir haben sicher nicht die Kapazitäten für alle AGs, da noch irgendwie Material ranzuschaffen. Ich hoffe, dass die AGs das dann schon selber tun. Vielleicht auch ihre Arbeit irgendwie ein bisschen auf ein paar Postern darstellen. Vielleicht gibt es Wahlplakate, mit denen man das ein bisschen illustrieren kann. Vielleicht hat irgendjemand der AG-Mitglieder einen Beamer, den er dorthin stellen kann. Wir werden nach derzeitigem Stand der Planung so etwa 16 Uhr beginnen. Spätestens 18 Uhr ist dunkel genug, dass man also gebeamert das auch auf jeden Fall erkennen kann. Wahrscheinlich reicht auch 17 Uhr schon. Und da einfach auch Dinge darstellen können. Und was die Stände selber anbelangt, da sind wir noch in Klärung. Das wäre natürlich eine große Entlastung für die AGs, wenn das zentral irgendwie gestellt werden kann von irgendeiner Marktstandvermietung oder so. Aber ich kann das noch nicht verbindlich zusagen. Okay, danke. Also zur allgemeinen Information, in der Zeile 95 ist jetzt auch der kleine Planungspad im Pad gemacht. Ich werde da unten eine Rubrik in dem Pad einrichten, wo natürlich Ideen, Anregungen, Fragen, gerade dass man Standplanung oder so, dass vielleicht welche, die sowieso hochfahren, ein, zwei Stände mehr mitnehmen, die aus Regionen, die viele Infostände haben oder so irgendwas, dass man da das alles in dem Planungspad dann aborganisiert. Ja, und nochmal der Hinweis, ja, wir wissen, dass das alles gerade verdammt kurz ist. Das wurde auch erst vor irgendwie knapp zwei Wochen auf einer WKK-Sitzung entschieden, dass es das jetzt geben soll. Und wir organisieren jetzt gerade alles spontan und klar, es ist nicht alles wirklich sauber und schön organisiert. Da müssen wir jetzt improvisieren. Lasst es uns einfach mal machen. Das haben wir ja früher auch schon mit Erfolg gemacht. So, dann seid mir nicht böse, wenn ich jetzt hier die Guillotine ansetze, aber ich glaube, das Wesentliche ist gesagt, nur noch nicht von allen. Ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf das, was die Sue im Chat angemerkt hat. Denkt bei Infoständen und so immer Fotos zu machen für Social Media. So, wenn jetzt keiner noch eine brandwichtige Ansage hat, dann gehen wir jetzt weiter in Anbetracht auf die fortschreitende Zeit und kommen zu den Polgef-Berichten. Und wer macht das heute? Bernd oder Michael? Also wer es mir für die Bundesebene alles erzählt, das dürfte ich aussuchen. Ich bin ja kein Polgef. Sollte mich vielleicht auch entstummen. Und Micha, dass du kein PolGF bist, ist absolut irrelevant. Du machst sehr vieles gerade auf Bundesebene mit Hamburg. Und das gehört hier genauso mit rein. Und der Titel ist völlig egal. Ja, Bundesebene, es war die Sicherheitskonferenz, habt ihr mitbekommen. Da hat es auch einiges an Presseaufmerksamkeit gegeben, auch wieder einiges an strukturellen Diskussionen über die Arbeit dort, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, ist ja wieder mal genialerweise öffentlich ausgetragen worden. Dann, nachdem es jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist in der Zeit, lassen wir den üblichen kleinen Fu weg. Dann haben wir demnächst eine größere Sache, wo wir auch ähnlich wie die Hamburger jetzt bei ihrem Event auf die Mitarbeit von vielen AGs setzen. Allerdings ist es räumlich nicht irgendwie so gebunden, dass man hinfahren muss, sondern das kann man alles online machen, alles von zu Hause aus. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn, ich weiß nicht, wir haben ja verschiedene AGs und fast alle AGs haben irgendwie einen Koordinator. Wenn wir bei Gelegenheit vielleicht auch direkt anschließend an diese Sitzung die anwesenden Koordinatoren irgendwie mal in einem kleinen Raum versammeln könnten, um da noch ein paar Details dazu zu besprechen. Es geht auf jeden Fall um Daten und alle AGs, die denken in ihrem Themenbereich, geht es ein bisschen um Daten, zum Beispiel gesundheitsmäßig, elektronische Gesundheitskarte oder Energie, denke ich gerade an Smart Metering und andere Dinge. Überall, wo die Leute sich jetzt angesprochen fühlen, könnten wir hinterher noch uns irgendwie kurz treffen und dann wird es dazu mehr geben. Das Ganze, schätze ich, dauert jetzt noch eineinhalb, zwei Wochen und dann wird das Ganze öffentlich für alle. Wir müssen halt jetzt im Hintergrund mal ein paar Sachen vorbereiten. Jupp, da würde ich es jetzt auch erstmal dabei belassen und ich suche mal das Pad wieder. Gut, danke Bernd. Gibt es noch Fragen zur Arbeit auf Bundesebene? Wenn dem nicht so ist, dann warten wir kurz, bis Bernd das Pad gefunden hat und gehen in der Zwischenzeit weiter zu Baden-Württemberg. Sehe ich heute den Sebastian im Chat oder beziehungsweise im Kanal? Ich glaube nicht, deswegen lese ich kurz vor. Wir haben erste Erfahrung zur Landtagswahl nächste Woche und wir haben einen Artikel zum Europäischen Datenschutztag veröffentlicht gehabt am 24.01. So viel dazu, da glaube ich, können wir fließend weitergehen zu Olaf Konstantin Krüger. Ja, herzlichen Dank. Wir hatten gerade schon angesprochen, die Sicherheitskonferenz in München, bereits beginnend am Freitagabend mit einem kleinen Come-Together, dann aber am 24. und 25., also am Samstag und Sonntag, so richtig in die Thematiken einsteigend. Herzlichen Dank an alle, die es unterstützt haben, dass die Sicherheitskonferenz zum Erfolg und zum Highlight für uns auch am Jahresanfang geworden ist. Unterstützt nicht nur thematisch, sondern auch finanziell hier von den verschiedenen Landesverbänden. Es war eine hochkarätige Veranstaltung, das müssen wir wirklich festhalten. Sehr informative Vorträge haben wir gehört von profilierten Diskutanten. Wir hatten rund 80 Teilnehmer. Wir haben Stefan Körner dabei gehabt, Bernd Schreiner, Björn Semrau, Geoffrey war natürlich auch dabei. Danke, Geoffrey. Medienvertreter haben wir auch gerade gehört, von NTV bis Heise vertreten, insbesondere deswegen, weil wir ein Zugpferd, eine Parallelveranstaltung hatten, nämlich Kryptografie-Schulung für Journalisten. Ihr wisst, Redaktionsschutz und Informantenschutz sind in den Verfassungen des Bundes und der Länder festgeschrieben. Das macht eben die besondere Stellung von Journalisten aus. Und wenn es um Vorratsdatenspeicherung und dergleichen mehr geht, reagieren die Journalistenverbände hochsensibel. Wenn wir also sowas anbieten, dann haben wir die Journalisten meistens auch auf unserer Seite und dabei. Wir hatten gutes Livestreaming. Wir haben die Movies, die auch online gestellt werden. Sie sind im Moment noch im Schnitt, soweit ich gehört habe. Und wer noch Details haben möchte, einfach den Alexander Kohler ansprechen. Der ist im Moment auf Wolke 7, weil die Veranstaltung einfach phänomenal gut war. Ein bisschen Eigenlob darf sein. Sicher, es gab auch das eine oder andere, was man mäkeln kann, vielleicht auch inhaltlich, aber das muss ja auch sein in einer politischen Partei. Wichtiges Highlight an der Stelle, die Forderung von Angelika Beer. Sie ist ja Mitglied des Landtages in Schleswig-Holstein. Das ist eine bindende UN-Konvention zur Ächtung digitaler Kriegsführung geben muss. Im Pad habe ich dazu mal einen Link geschrieben, wer sich da im Detail informieren möchte. Medienresonanz, ihr wisst das, eine Medienresonanzanalyse läuft ja über mehrere Wochen. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nur festhalten, was gestern von mir schon herausdestilliert werden konnte. Das sind Berichte auf Heise Online, Beiträge in Flaschenpost, beim Kompass. Ihr habt die Tweet-Strecken mitbekommen. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht noch weiter zu erläutern. Als Ausblick, wir vom Landesvorstand Bayern planen in den nächsten 5 Monaten eine netzpolitisch hochkarätig besetzte Veranstaltung. Wie die im Detail aussehen wird, darüber brüten wir im Moment noch. Und 2016 wird es wieder eine Piratensicherheitskonferenz geben, das können wir jetzt schon sagen. Die Diskutanten, die Referenten haben auch schon signalisiert, dass sie kommen möchten. Der Dr. Imre hat explizit gesagt, er kündigt bereits jetzt schon sein Kommen an. Daran kann man sehen, dass das eine Veranstaltung war mit Strahlkraft. Wir haben ja gerade schon von, jetzt gehe ich mal weiter zum nächsten Thema. Wir haben ja gerade schon von der Bundeskampagne gehört. Wir werden das mit Liebe durchziehen, diesen TTIP, Teaser und CETA, diese Kampagne. Wir haben jetzt eigentlich nur noch darauf gewartet und das ist schon geklärt. Wie läuft das? Machen wir das als Privatleute oder machen wir das für die Piratenpartei? Die Antwort ist, wir machen es für die Piratenpartei. Entsprechend sind auch die Musterschreiben so formuliert. Wer mit den Musterschreiben nicht so ganz glücklich ist, es sind Muster. Man kann das, wie gesagt, vorhin schon abändern. Wir werden unsere Strategie fortschreiben. Das heißt also, unser Strategie-Workshop ist am 14. und 15. Februar. Wir werden jetzt am Donnerstag uns zu einer Organisationsrunde zusammensetzen in der Landesgeschäftsstelle, um das vorzubereiten. Wer zu uns nach München zum piratigen Aschermittwoch kommen möchte, der möge sich jetzt schon anmelden, beziehungsweise die Ansprachen, wenn einer aus euren Landesverbänden da eine Ansprache halten möchte, zeigt es doch einfach an, dann können wir das einplanen. Der piratige Aschermittwoch ist am 18. Februar. Wir haben dann noch innerhalb der innerparteilichen Bildung ein weiteres Event, das ist am Ende des Februars, am 27. Da habe ich einen Fehler gemacht. 27.2., 28.2. und 1.3., also 3 Tage in Neu-Ulm. Und dort werden die Themen Energiepolitik sein, Drogenpolitik, Verkehrspolitik und auch wieder TTIP. Der Organisator ist Thomas Blechschmidt. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Herzlichen Dank. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke. Ich hätte eine Frage zum Thema Sicherheitskonferenz 2015. Du hast ja schon gesagt, dass da inhaltlich gute Ergebnisse bei rumgekommen sind. Dazu eine dringende Bitte. Wirk bitte darauf hin oder allgemein die Leute, die damit befasst waren, dass diese Inhalte in Form eines BEO-Antrags im BEO-Portal gestellt werden. Ich reiche dazu kurz einen Link. Vielen Dank. Ja, danke. Setze das auch bitte ins Pad, dann habe ich es direkt. Mache ich auch. Protokollantin hat es gesehen. Protokollantin reicht mir mit Handzeichen, mit dem Mittelfinger, dass sie es gesehen hat. Was? Ich bin auch schockiert. Ich muss mal wieder Leute packen. Im Alleingang. Ich bin Landesschiedsrichterin. Das kümmert doch mich nicht. Ich bin bedrohlich. So, so viel zu Bayern. Ihr habt es interner mitbekommen. Wir kommen zu Berlin. Ich war aus Berlin da. Niemand aus Berlin heute da? Brandenburg? Kein Brandenburg. Bremen hatten wir ja bereits vorher festgestellt, dass wir zwar Berichte haben, aber niemanden vor Ort. Das bedeutet, ich lese mal kurz vor. In Bremen fand am 25.01. der Programm-LPT statt. Auf diesem wurde erfolgreich das Programm für die kommunalen Wahlkämpfe und den Landtagswahlkampf in Bremen am 10. Mai verabschiedet. Gut. Das scheint zu laufen. Hamburg haben wir heute auch niemanden vor Ort. Hessen ist entschuldigt. Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls. Niedersachsen wird heute Abend wieder mal vertreten durch Thomas Ganzko, an den ich dann jetzt, glaube ich, das Wort übergeben kann. Zumindest habe ich ihn vorher noch gesehen. Tatsächlich scheint er gerade eben nicht da zu sein. Ich habe ihn vorher im Kanal gesehen, aber... Ich habe wieder mal Tröpfchen Internet und ich hoffe, das hält jetzt so lange durch, bis ich alles vorgetragen habe. War nämlich gerade mal wieder weggebrochen. Dann fange ich doch einfach mal an und versuche auch ohne großartig zu husten durchzukommen, denn mich hat die Piratengrippe erwischt. Und zwar während unserer Klausurtagung am letzten Wochenende in Königslutter war unserer Meinung nach recht produktiv, hat unter anderem dazu geführt, dass wir jetzt erstmalig einen Budgetplan für 2015 veröffentlicht haben, was natürlich prompt zu Mailinglisten-Diskussionen führte. Auch was wir uns oder womit wir uns beschäftigt haben, ist die Frage, wie kann man eigentlich wieder das Interesse an programmatischer Arbeit wecken, aber so richtig ist da nichts bei uns herausgekommen. Ich warte immer darauf, dass ich hier irgendwas Schönes sehe, das die Leute dazu bringt, wieder AGs zu beleben, aber bisher habe ich da leider auch noch nichts gesehen. Nichtsdestotrotz, wie schon beim letzten Mal gesagt, überarbeiten wir unser Landtagswahlprogramm 2013 für Januar 2018. Wird ja sowieso dann wieder ein sehr kurzer Wahlkampf für uns werden. Schauen wir mal, was wir denn daraus machen. Viel wichtiger ist aber eigentlich das Kommunalwahlprogramm 2017. Da wollen wir nach wie vor einen Baukasten entwickeln, aus dem sich dann jeder das aussuchen kann, was er für sich tatsächlich braucht. Muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Was auch noch ein Ergebnis der Klausur war, war, dass wir eine Themenbeauftragung für den Bereich Landwirtschaft ausschreiben, was jetzt auch schon geschehen ist. Antworten darauf haben wir leider noch nicht. Läuft auch noch 14 Tage knapp. Aber als Agrarland, wie es Niedersachsen nun mal ist, sollte sich doch die Partei jemanden leisten, der sich mit Landwirtschaft auskennt. Dann hat uns ein Vögelchen gezwitschert, dass die Buchhaltung auf Bundesebene, die bezahlte durch Konstanze, möglicherweise bald nicht mehr zur Verfügung steht. Und deshalb würden wir jetzt auch nach einer bezahlten Buchhaltungskraft Ausschau halten, was dann zukünftig noch etwas günstiger werden dürfte als Abrechnung über den Bund. Auch unsere Designer haben uns wohl weitestgehend verlassen. Wir suchen wieder neue Kräfte. Sollte das ehrenamtlich nicht laufen, dann müssen wir das wohl ausschreiben, dass wir das auch ich habe so ein kleines Problem mit der Bundes-IT, die sich nicht darauf gemeldet hatte, dass unser Mitgliederverwalter nach wie vor keinen CRM-Zugang hatte. Wir versuchen es jetzt direkt über den Bufo. Ich stand heute 12 Uhr leider auch noch nichts draus geworden. Und so ein Überfluss ist auch noch unser Hauptmitgliederverwalter, der auch auf der Bundesebene arbeitet, verschollen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt demnächst alles, was Mitgliedersachen betrifft, erstmal über Sven Schumacher abarbeiten lassen. Da hat sich einiges aufgestaut. Ich glaube, bis jetzt hat es durchgehalten. Ja, mehr schlecht als recht, wie ich zugeben muss, aber wir haben nicht gehört. Gibt es noch Fragen, schnell, bevor das Internet weg ist? Zum Glück nicht. Das heißt, wenn du uns jetzt verlässt, dann darfst du das mit ruhigem Gewissen tun. Bernd, du sagtest, du hättest was vergessen. Ah ja, schön, dass du es gleich aufnimmst. Es gab einen Antrag an uns, nachdem letzte Woche ja hier eine große Runde am Mittwoch stattgefunden hat, dass wir noch einen Themenbeauftragten schaffen, und zwar im Bereich der freien Netze und Freifunk. Das ist, glaube ich, ganz relevante Info, die man nicht so unterschlagen sollte, wie es ich gemacht habe durch mein Vergessen. So freie Kommunikation hängt ja irgendwo auch heutzutage ganz schnell an freien Netzen. Wenn man sich überlegt, dass fast alles unserer Kommunikation inzwischen schon über IP-basierte Netze abläuft und wir wissen ja, dass man die auch angreifen kann und auch lahmlegen kann, wenn man das will. Und wenn man da freie Strukturen hat und unabhängige Strukturen, so wie Freifunk zum Beispiel, dann ist man da schon viel besser aufgestellt. Und das sollte man unbedingt irgendwie auch bundesweit voranbringen, dass wir Piraten, das ist so ganz natürlich, dass das unser Thema ist, dass wir da auch sehr aktiv werden und vielleicht auch dann in den Landesverbänden und so weiter das nach unten tragen können, weil das lebt ja davon, dass viele Leute vor Ort mal schnell einen Router irgendwo hinstellen, sich die Firmware draufklatschen und andere Dinge tun, jedenfalls um da jetzt nicht das Technische zu koordinieren, sondern überhaupt den Themenbereich zu koordinieren, hat man einen Antrag. Und ich denke, über den können wir auch bald beschließen, indem dass wir dann eine Ausschreibung starten. Also mal überlegen, wer hat da Lust, was könnt ihr da tun, was habt ihr an Menschen, die sich da beteiligen wollen, und dann das Thema nach vorne bringen. Gut, finde ich prinzipiell eine sehr gute Idee auch. Sehr gut. Dazu noch Fragen? Wenn nicht, gehen wir wieder zurück in die normale Reihenfolge. Ich hätte eine kurze Rückfrage. Jo, bitte. Die Diskussion um die Themenbeauftragten schien mir, wenn ich die letzten Vorstandssitzungen Revue passieren lasse, jetzt nicht unbedingt als klärt. Und jetzt wollt ihr einen neuen Themenbeauftragten initiieren, der dann aber was, also ist die Rolle derselben jetzt schon geklärt, was die machen sollen? Andererseits haben wir natürlich auch andere Themenbeauftragte immer noch, aber wie ist da generell jetzt der Status quo? Ja, also ist nicht wirklich Thema von hier, aber das, was du ansprichst, dass wir da bei den letzten Bundesvorstandssitzungen gewisse Diskussionen hatten, hat ja weniger mit den Themen zu tun, auch nicht mit den Personen, sondern primär mit der Variante, wie wir uns im Bundesvorstand dazu aufstellen, das zu beschließen. Und da gab es ja unterschiedliche Anträge, unter anderem aus den Reihen des Bundesvorstandes, aber eben auch von nicht Themenbeauftragten und nicht Vorständen, sondern von demjenigen, der das letzte Vierteljahr damit verbracht hat, die Sachen zu bearbeiten, um eben diese Art, wie man ausschreibt oder wie man überhaupt dieses Verfahren, dass man zu einer Person kommt, neu gestaltet. Das ist aber, wie gesagt, überhaupt kein Problem in dem Bezug, ob wir jetzt noch einen Beauftragten benennen oder überhaupt ausschreiben oder nicht. Wir im Bundesvorstand werden uns da ganz sicher einig. Und ob da jetzt dann nochmal alle drüber abstimmen oder wir da ein anderes Verfahren wählen, dass wir zum Beispiel die alle anderen informieren. Und dann zum Beispiel, wenn nach so und so langer Zeit kein Veto kommt, die PolGFs darüber alleine entscheiden können oder dann in irgendwelchen anderen Varianten. Das ist momentan, wie gesagt, in der Diskussion. Das werden wir vermutlich bei unserer Klausur, die stattfinden wird, besprechen. Und dann, denke ich, wird man da auch eine vernünftige Lösung finden. Danke. Gut, weitere Nachfragen? Ansonsten kommen wir weiter zu Rheinland-Pfalz. In 3, 2, 1, Rheinland-Pfalz, in der Video. Danke für die schöne Anmoderation. 3, 2, 1, dann fangen wir auch an. In Rheinland-Pfalz gibt es, ich weiß, es haben vielleicht manche Leute mitbekommen, wir hatten eine Diskussion zur Basisdemokratie, die letzte Woche ziemlich engagiert geführt wurde, wo auch Monopol ein bisschen Probleme hatte, das einigermaßen in den Griff zu kriegen, aber lief ganz gut. Da hat sich jetzt eine Person aus Rheinland-Pfalz hat sich Mühe gemacht, diese ganze 2,5 Stunden in ein Wortprotokoll zu fassen, also hat alles abgeschrieben, damit wir in den Arbeitstreffen dort weiter arbeiten können. Das einfach nur als Info, das geht am 6.2. das nächste Arbeitstreffen in Mumble. Vorbereitet wird das aber vorher von einer kleineren Gruppe von Piraten. Dann ja, wir haben in Rheinland-Pfalz, das haben wahrscheinlich nicht alle mitbekommen, wir hatten ja eine Klage gegen eine Wahlbenachteiligung. Die haben wir verloren vom Landesverfassungshof, also vom Verfassungsgerichtshof. Dann sind wir jetzt am Überlegen, ob wir probieren, dagegen noch weiterzugehen vor das Bundesverfassungsgericht. Haben da auch unseren Anwalt drauf angeschrieben, haben mit dem Anwalt ein bisschen gesprochen. Die Tendenz ist ein Umlaufbeschluss und eigentlich ist schon keine Tendenz mehr, sondern es ist eine klare Meinung, dass wir erstmal nicht mehr weitergehen, weil uns keiner Erfolgschancen sagen kann. Und das Urteil lautete auch in eine Richtung so ein bisschen, man soll das nicht vorm Gericht klagen, sondern man soll die politischen Werkzeuge benutzen, um diese Ungerechtigkeit, die sehr wohl auch vom Gericht gesehen wurde, aus der Welt zu schaffen. Ja, dann Teilnahme an der TTIP-Aktion, das ist klar, haben wir. Demnächst gibt es ein Barcamp wohl im Februar bis Mitte Februar. Dann zur AG Wahlen, und sie läuft in Rheinland-Pfalz immer sehr gut. Es ist immer sehr engagierte Leute, die den Wahlkampf fürs nächste Jahr vorbereiten, also übernächste Jahr vorbereiten. Dann sind wir am Überlegen, ob wir, weil wir diese Fehler halt auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr vor der EU und vor der Bundestagswahl gemerkt haben, dass man nicht genug Leute mitnimmt und dass dann die Akzeptanz und die Mitarbeit nicht so hoch ist, dass wir also probieren, sehr viele Fragen, Entscheidungen halt über eine Mitgliederbefragung zu machen, dass wir dort Lime Survey sehr oft nutzen wollen, wenn das demnächst auf dem Barcamp auch von der Mehrheit so gesehen wird, also von der AG Wahlen wird es so gesehen. Das ist einfach ein Versuch, diese lästigen Diskussionen über Plakate, über Sprüche, über Flyer und so weiter ein bisschen nach dem Demokratieprinzip aufzuarbeiten. Dann dann mache ich heute nochmal den Proxy, und zwar für die AG Drogen. Das habt ihr gestern vielleicht in der Sprechstunde, in der BUFO-Sprechstunde schon mitbekommen. Auf der Cannabis-Messe in München ist ein Messestand der Piraten geplant. Ich habe da einen Link zugesetzt. Dieser Stand muss finanziert werden. Das Problem ist einfach, jetzt wird wohl ein Antrag an den Bund gestellt oder ist schon gestellt worden. Ich bin da also nicht drin. Ich mache, wie gesagt, nur den Proxy. Das könnt ihr in den Links sehen. Aber es wäre klasse, wenn sich Landesverbände daran beteiligen würden. Was ich mitbekommen habe, ist, dass auf dieser Messe in München sich wohl andere Parteien, die FDP, die Grünen und noch andere wohl schon fest angemeldet haben. Und gerade wir mit unserer Cannabis-Diskussion könnten dort vielleicht auch gut punkten. Ich sehe, ist, dass halt bei den Zuhörern ist oder Zuschauern und wenn Fragen stellen, bitte an ihn stellen. Wie gesagt, ich mache hier nur den Proxy. Ich denke, das heißt erstmal aus Rheinland-Pfalz. Wenn Fragen sind, jetzt bitte gerne. Auch wenn du nur der Proxy bist, machst du bitte einen offiziellen Antrag an den LAFO fertig auf finanzielle Unterstützung in beliebiger Höhe, denn ich mal schon, dass wir uns in irgendeiner Form daran beteiligen werden. Also wir für Rheinland-Pfalz haben diesen Antrag, der ist schon geschrieben, der wird in der nächsten Landesvorstandssitzung abgestimmt. Andere kann ich natürlich nichts machen. Also ich würde es in Schleswig-Holstein auch begrüßen, wenn wir das als Antrag an den Landesvorstand bekämen. Also kurz als Ergänzung, auf Bundesebene ist gestern noch ein Antrag eingegangen. Allerdings wisst ihr, dass die Landesverbände teilweise viel mehr Geld haben als der Bund. Habe ich auch hier geschrieben. Deswegen war auch der jetzt dieser Proxy. Ja, aber bin gerade wieder rausgeflogen. Auch mein Internet spinnt irgendwie seit Tagen. Gut, es geht, glaube ich, auch darum, dass der Stand wohl relativ früh bestätigt werden muss. Und wenn das Geld nicht da ist, kann denn die Gruppe, die das gerne machen möchte, natürlich nicht bestätigen. Ich denke, der bestenfalls hört hier mit. Ich finde es klasse, er kann sich gerne an uns in Rheinland-Pfalz wenden, weil wir da schon einen Antrag fertig haben. Den kann er dann übernehmen. Aber es wäre auch klasse, wenn er ihn an die anderen LAFOs einfach stellen würde. Von den AG Drogen aus, das wäre super. Was dann noch sehr gut wäre, wir haben ja die Woche Bundesvorstandssitzung, wenn ihr in den Landesverbänden signalisieren könntet, wie groß euer Berg sein könnte, dann wissen wir im Bund leichter, wie groß der Rest wäre und können dann vielleicht die Entscheidung eher positiv fällen. Abend zusammen. Erstmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung, das finde ich riesig, und ich sehe einfach auch, dass ihr die Wirkung, die wir damit haben könnten, erkannt habt. Ich habe in Anführungsstrichen den Fehler gemacht, beim Bundesvorstand den Antrag zu stellen, die vollen Kosten und die Buchung zu übernehmen. Es wäre sicherlich sinnvoll gewesen oder sinnvoller gewesen, einen Teil der Kosten zu beantragen, beziehungsweise vielleicht in Vorleistung zu gehen, weil ich erkenne, dass immer mehr Landesvorstände und Bezirksverbände sich da beteiligen möchten. Vielleicht kann man das am Donnerstag, wenn es dann doch behandelt wird, entsprechend reinschreiben. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dabei zu sein. Da das ja sowieso dein Baby ein bisschen ist, ich sag's zumindest jetzt so, vielleicht schaffst du das auch, den Kontakt ja jetzt die nächsten zwei Tage zu den LVs der Art aufrechtzuerhalten, dass du dann die Zahlen vielleicht zusammentragen könntest, die da zusammenkommen und uns dann bei der BUFO-Sitzung darüber informieren könntest. Das wäre klasse. Also ich habe bis jetzt ein Feedback von Rheinland-Pfalz, wie eben schon gehört. Ich werde nochmal nach Schwaben reinfühlen, all die Wahl, die da 50% der Kosten bereits übernehmen wollten. Den Rest sollte eigentlich ja im LV Bayern übernehmen, aber wie schon besprochen, der hat wohl andere Ideen mit seinem Budget. Aber ja, ich werde versuchen zu sammeln und am Donnerstag vielleicht ein paar Zahlen haben. Klasse, so machen wir es. Ich hätte noch eine Frage. Von was für Kosten reden wir denn hier? Geht das in die Tausende? Ja. Hast du eine genaue Zahl? Ich habe eine Kalkulation, die kann ich auch gerne verlinken, die ist aber sehr knapp. Ich nagelt mich nicht fest, die liegt, glaube ich, bei 2,8. Nach oben natürlich keine Grenzen, umso mehr Giveaways, umso mehr wir haben, umso mehr Leute können wir erreichen, umso mehr Flyer wir haben, umso mehr programmatische Sachen wir haben, was alles kostet, Personal kostet, in Anführungsstrichen Reisekosten und so weiter. Der Stand, der nackige Stand kostet, glaube ich, 1800, dazu war noch ein Beamer gewünscht und so weiter. Die ganze Geschichte ist, wie gesagt, aufgewirbelt worden, dankbarerweise. Dankeschön, Bernd. Und wie gesagt, nach oben gibt es in Anführungsstrichen natürlich keine Kosten, aber das ist so eine Minimalkalkulation, wo wir einfach in der Lage sind, dort einen Stand zu betreiben. Und den Stand, den wir dort betreiben können, der hat wirklich eine A-Lage. All die weil wir nicht wirklich, also wir trennen uns von den anderen Parteien. Wir wären in der ersten Reihe neben dem DHV und danach kämen die anderen. Ich habe übrigens das, was der Bernd gerade gepostet hat, steht bei Rheinland-Pfalz auch als Link. Ja, ich habe das übernommen. Hans, ich würde an der Stelle nach deinem Wortbeitrag jetzt, weil ich dir nicht ins Wort fallen möchte, dann gerne die Rednerliste schließen, weil es mir ein bisschen zu sehr vom Thema abgeht. Falls sich das nicht beleidigt. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur hier unterstützend mitreden. Ist nicht böse gemeint, aber ich muss immer gucken, dass wir halbwegs in der Zeit und damit beim Thema bleiben. Kein Problem. So, nachdem ich das jetzt hier als argumentativ erschöpfend durchdiskutiert sehe, würde ich an der Stelle zu dem Punkt, falls jetzt keiner mehr etwas wirklich Wichtiges, Neues beizutragen hat, abschließen, wie gesagt, und dementsprechend dann auch zum nächsten Landesverband kommen. Ansonsten andere Fragen zu Rheinland-Pfalz jetzt gerne noch in 1, 2, 1. Und da nicht, gehen wir weiter zum Saarland. Erich. Ja, hallo. Ich habe eine schlechte Nachricht. Aus unseren 4 Piraten sind 3 Piraten geworden. Der Michael Neises hat uns verlassen hin zu den Grünen und hat natürlich sein Mandat mitgenommen. Da ist momentan unsere Fraktion in heller Aufregung. Die organisieren sich halt neu. Die sehen zu, dass sie seine Bereiche da quasi unter sich aufteilen. Und die Mitarbeiter sind fleißig am Arbeiten, um die quasi auf den Stand der Dinge zu bringen. Und bis auf Weiteres wird es wohl auch so sein, dass die Mitarbeiterzahl so bleiben kann, aber wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Legislatur. Also irgendwann wird einfach die Kohle übrig bleiben. Viel mehr kann man dazu im Moment noch nicht sagen. Wir hoffen halt einfach das Beste. Ja, ansonsten, Mitte letzter Woche waren einige vom Bundesvorstand bei uns zu Besuch. Secor, Christos, Hermi und ich meinen noch die Bundessprecherin. Ja, da gibt es auch nicht allzu viel dazu zu sagen. Da ging es wohl zeitweise hoch her um die Ausrichtung der Partei. Da hat Saarland eine etwas andere Vorstellung als der Bund, aber die haben sich offenbar doch halbwegs geeinigt. Ja, eins noch, wir machen am Sonntag ein Barcamp in der Jugendherberge Saarbrücken, wo es auch alle möglichen Themen, unter anderem tatsächlich sogar auch dieses Thema geben wird, wenn es durchkommt. Und das war's jetzt auf die Schnelle eigentlich vom Saarland. Alles klar, dann danke dir für die schlechte Nachricht. Trotzdem danke. Gibt's noch Fragen dazu? Tatsächlich scheint man dich da verschonen zu wollen. Das finde ich gut. Wir kommen zu Sachsen. Florian Bukur, ist der da, beziehungsweise wenn nicht, dann lese ich kurz vor, was da steht. Scheint nicht hier zu sein, dann lese ich kurz vor. 28.02. Bis 1.03. dann wahrscheinlich Plenum, Wahlkampfanalyse und wie weiter. Viel No-Pegida-Zeug, ansonsten tut Dinge, ja. Also, ich habe mir das bereits auch sagen lassen. Sachsen macht im Moment wahnsinnig viel No-Pegida. Die sind da aus Gründen von allen Landesverbänden natürlich am meisten beschäftigt. So viel dazu. Damit machen Fragen auch nicht wirklich Sinn. Wir kommen zu Sachsen-Anhalt. Chut, ist der heute zufällig da? Scheinbar ebenfalls nicht. Dann kommen wir zu Schleswig-Holstein. Kathi Jasper. Ich freue mich, dir das Wort erteilt zu dürfen. Ja, hallo. Heute war in Kiel die Demo, Kiel weltoffen. Ich hörte vorhin, es waren mehrere tausend Teilnehmer da. Ich war da nicht da, weil ich arbeiten musste. Dann bin ich im Moment mit den Vorbereitungen für diese Aktion Frag deinen MdB beschäftigt. Dann ist am 14. und 15. April in Lübeck das G7 Außenministertreffen. Und da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen, ob wir uns da mit einer Demo beteiligen wollen oder vielleicht noch andere Ideen haben. Dann habe ich eine Mail bekommen, beziehungsweise wir im Vorstand. Ich hörte inzwischen, dass sie auch bei anderen Piraten aufgelaufen ist. Neustart der Verfassungsbeschwerde gegen CETA. Da würde ich mal hören, ob sich da andere Landesverbände oder Piraten beteiligen. Dann wird es am 2.2. in Itzehoe eine Veranstaltung mit Patrick Breyer geben. Der wird die neue Landesverfassung dort vorstellen. Da hoffe ich auf ganz viel Publikum. Ansonsten haben wir uns die letzten Wochen, beziehungsweise ich und unsere Mitarbeiterin in der Landesgeschäftsstelle mit der Suche nach Räumen für den nächsten LPT beschäftigt. Das war die totale Katastrophe. Aber wir haben jetzt was und aufgrund, dass wir jetzt gelernt haben, dass das so kurzfristig alles Kacke ist auf gut Deutsch, haben wir den übernächsten LPT inzwischen festgelegt auf den 1. oder 2. Juli Wochenende. Ja, und was diese CETA-Geschichte angeht, da wollte ich mal hören, wie gesagt, ob sich da auch andere dran beteiligen, ob ihr auch diese E-Mail bekommen habt und wie wir da jetzt irgendwie, ob ihr da irgendwie verfahren wollt. Ja, CETA-Verfassungsbeschwerde. Hat da jemand was dazu zu sagen von dem Projekt? Könntest du mir mal, also hier aus Bayern, könntest du mir mal diese E-Mail zukommen lassen? Ich habe davon jedenfalls über die Accounts, auf die ich Zugriff habe, nichts bekommen. Und ja, wir haben einen Themenbeauftragten für CETA, TTIP und TISA. Der wird sich die Hände reiben, wenn er das bekommt. Okay, ich schicke das einfach mal über die Vorständeliste. Kann ich da auch Anhänge mitschicken? Ich meine ja, das geht dann ins Wanninger. Jo. Okay, ich schicke das über die Vorständeliste mit dieser Vollmacht, diesem Vordruck für die Vollmacht von dieser Verfassungsbeschwerde. Okay, bei mir bitte auch an Lieke Dieler, danke. Ja, okay, mache ich. Ich würde Kathi noch ergänzen, wenn keine Fragen oder so sind. Gerne. Okay, mache ich einfach zu der am 14. und 15. April zu dem G7-Gipfel. Da habe ich in Lübeck habe ich auch mit Seko gestern kurz DMs ausgetauscht, der das auch so sieht, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen mobilisieren sollten oder das mal in Angriff nehmen. Ich weiß, dass zum Beispiel Malte und also Malte Sommerfeld, mein Kollege hier in Schleswig-Holstein und Markus Strenger und ich, wir haben uns auch schon mal vor einiger Zeit darüber unterhalten und es auch für sinnvoll befunden, da auch ein wenig Demo-Beobachter also, dass wir da diese Funktion damit auch gerne übernehmen. Es gibt ja auch konkrete Vorstellungen. Wer da jetzt nicht so weiß, was das bedeutet und was damit einhergeht, da kann man sicher Abhilfe schaffen. Also, da hat sich Malte, glaube ich, schon ein bisschen was überlegt oder hat da relativ genaue Vorstellungen, wie das ablaufen könnte. Und ich habe das auch nochmal der AG Datenschutz mitgegeben, dass die das vielleicht am Wochenende, wo die sich treffen, das werde ich auch gleich nochmal erwähnen, dass die das da auch nochmal mitnehmen, behandeln und vielleicht auch nochmal überlegen, wie man da auch tatsächlich vielleicht nochmal ein paar Leute mobilisieren kann. Und der BUFO kann das natürlich auch gerne mitnehmen und auf seine Fahnen schreiben. Dankeschön. Ich hatte vorhin ja mit Jan Leutertenmambel und er sagte auch, dass ihr da eventuell Beobachter hinschicken wolltet. Und der Thomas Gansko aus Niedersachsen hat mich auch schon auf die Veranstaltung angesprochen. Also ich denke, da könnten wir eventuell ein bisschen was auf die Beine stellen. Ja, wenn wir da noch ein bisschen mehr Futter zu bekommen, was da denn tatsächlich stattfinden soll, dann können wir auch wieder einen entsprechenden Aufruf starten. So mit halbgaren Sachen gehe ich halt ungern an die Öffentlichkeit. Geht mir ebenso und wir arbeiten dran. Also die Lübecker wollen ja wohl auch in der Ratsversammlung eine kleine oder große Anfrage stellen, wie denn das da jetzt vonstatten gehen soll. Bin ich mal auf die Antwort gespannt. Schauen wir mal und vielleicht kommt da ja was bei rum, mit dem wir arbeiten können. Also ich bin da gerne bereit, auch nochmal da Infos zusammenzusammeln oder das an andere weiterzugeben. Wäre hier dann das Forum, wo wir das einfach nächste Woche oder übernächste Woche oder wenn es halt dann fertig ist, hoffentlich bald, einfach nochmal einbringen und nochmal wieder aufrufen, das Thema sozusagen? Das halte ich für eine sehr gute Idee. Gut. Also meinetwegen auch super gerne. Und danke, Solzken. Gut, interpretiere ich das dann so, dass wir das Thema für diese Woche durchhaben und nächste Woche weiter bearbeiten? Wenn dem so ist, würde ich zum nächsten Landesverband weitergehen. Und zwar wäre das Thüringen, Jan Hacke. Ja, bei uns gibt es auch schlechte Neuigkeiten. Also der Beisitzer im Landesvorstand, Felix Kräuber, ist zurück und ausgetreten. Halt Motivation und so. Und dann gibt es halt als definitiv bei der Neuwahl von Landesschiedsgericht, weil der letzte verbliebene Richter, der ist Vorstand von KV Erfurt geworden. Wir haben Wahlkampfhilfe beschlossen, 5.000 Euro für Hamburg und 2.000 Euro für Bremen. Da hat der Schatzmeister sich schon gemeldet, also bei den entsprechenden Landesverbänden. Am 3. März findet ein Kommunalplenum statt, oder war das 7. März? Ich verbessere es auf jeden Fall, falls ich nicht weiß. Einen Ort suchen wir heute noch dafür. Und dann gab es halt in Erfurt diese Endgame-Demo gegen Amerikanisierung, wo halt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und Sügida-Demo war halt auch wieder, es sind halt mehr Nazis als Gegendemonstranten, was halt sehr schade ist. Jan, kleiner Nachtrag zu dieser Endgame-Geschichte und dem Ganze, da wurde heute auch schon Kontakt zu mir aufgenommen, da sollten wir mal drüber nachdenken. Ich habe das auch da reingeschrieben, weil es auch diesen Live-Beitrag von Radio Frei gibt, zu dem Rüdiger Bender, unter anderem, der mit die Gegendemo mit angemeldet hat, weil auf der Gegendemo, also beziehungsweise auf der Demo, ist extrem aufgefallen, dass die jetzt, also nach dem Segida ja als absolut rechts entlarvt wurde, mittlerweile hier in Thüringen. Da waren also am Montag von den rund 1000, wo sie Angeber haben, das war aber wahrscheinlich nur 700 oder so irgendwas, war also annähernd die Hälfte, also über 350, das hat mittlerweile die Polizei bestätigt, 350 bekannte Rechtsextreme und solche und Hooligans und also diese Demo gefüllt, also die wäre keine große Zukunft haben. Was mir aufgefallen ist, ich war auf der Demo hier am Samstag in Erfurt, also auf der Gegendemo, um da auch keine Irritationen aufkommen zu lassen, eindeutig erkennbar auf der Gegendemo, die unter anderem mit ausgerufen worden ist, noch kurzfristig auch von sämtlicher Fraktionen, also demokratische Fraktionen vom Stadtrat Erfurt, wo auch von allen Parteien Vertreter da waren, bis hin zum Oberbürgermeister von Erfurt. Und was dort extrem aufgefallen ist, diese Demonstranten von jetzt hier Endgame oder wie sie sich auch alle nennen, ne, versuchen extrem den Eindrücke zu stilisieren oder herbeizuführen, dass auch die Gegendemonstranten mit ihnen übereinstimmen. Die kommen also mit Themen wie Stopp TTIP und wir sind für das und für jenes und für das alles. Und das ging so weit auf der Demo, da die Polizei nicht in der Lage war, die beiden Lager zu trennen, dass die sich genau gegenüberstanden. Und da haben die also Leute auflaufen lassen mit Free Youths und haben dann versucht, auch Gegendemonstranten dazu zu bewegen, dass sie sie umarmen und haben hinter auf dem Rücken, also mit kruder Forderungen, Schilder noch gehabt und solche Sachen. Und haben immer im Schlepptau mindestens 2 oder 3 Fotografen oder Filmteams gehabt, die einfach massiv versucht haben, eben hier solche Bilder einzufangen, dass sie eben diese Gegendemonstranten überzeugen können. Und dazu sollten wir mal wirklich irgendwas Aufklärendes, wenn wir über den Bund oder wenn das hier in Thüringen so aufgefallen ist, auch über Thüringen, mal irgendeine Gruppe bilden, um diese Hintergründe, um das mal genau aufzuzeigen. Grauenhaft. Alles klar, danke für den Nachtrag. Gibt es noch Fragen dazu? Wenn dem nicht der Fall ist, dann können wir weitergehen zu den Berichten der Themenbeauftragten. Nummer 1, Bruno-Gerd Kramm fürs Urheberrecht. Der scheint heute nicht hier zu sein. Wie wir halb oben schon bei Berlin festgestellt haben. Der nächste ist die Sozialpolitik mit Gernot Reiplin respektive der ständigen Vertretung Basaltpirat. Manfred, wir hören nichts, also ich zumindest. Immer noch nicht? Also ich sehe, dass du sprechen willst am Mund, aber ich höre nichts. Immer noch? Ich habe kurz was Knacken gehört. Aber wenn du es noch weiter versuchen willst oder nach hinten stellen willst, dann schreib das mal kurz in den Chat. Ansonsten kann ich das auch gerne kurz vorlesen und dazu Stellung nehmen. Also ich bin... Manfred, während Geoffrey das auflässt, empfehle ich mal oben der Papagei. Versuch mal, ob du dein Problem dort lösen kannst. Moment kurz, wenn du ja bitte sagst, meinst du damit ja bitte vorlesen oder ja bitte erst weitermachen und warten, ob du es noch hinbekommst? Okay, dann lese ich kurz vor. Und zwar, wir haben hier eine kurz persönliche Erklärung zum Aufgabenbereich Themenbeauftragung Sozialpolitik. Die Sozialpiraten verstehen sich als ein Netzwerk von sozialpolitisch engagierten Piraten, die unterschiedliche Themen im Bereich Sozialpolitik zusammenfassen. Dazu gehört auch die AG BGE. Auch andere AGs im Bereich Sozialpolitik sind in diesem Netzwerk willkommen, sofern sie dies wünschen. Siehe Schaubild auf der Wiki-Seite der Sozialpiraten. In meinem Aufgabengebiet laut Ausschreibung Themenbeauftragung Sozialpolitik steht die innerparteiliche Vernetzung und deren Umsetzung an erster Stelle. Zitat, du bist gut vernetzt mit Piraten, die sich innerhalb der Piratenpartei in dem Themenbereich Sozialpolitik engagieren oder kannst diese Vernetzung schnell und zielstrebig aufbauen. Ich fühle mich der Zielsetzung des Sozialpiraten als auch der Ausschreibung verpflichtet und damit auch die Berichterstattung von AGs, die sich im Netzwerk der Sozialpiraten einbauen, wie zum Beispiel die AG BGE. Von meiner Seite dazu folgendes. Ich weiß, worauf du dich da beziehst. Du beziehst dich da vermutlich auf die Tatsache, dass beim letzten wöchentlichen Protokoll der Punkt AGBGE im Protokoll durchgestrichen war. Das bezog sich aber auf keinen Fall darauf, dass wir keine Meldung von der AGBGE oder irgendeiner anderen verwandten AG der Sozialpiraten wünschen, sondern lediglich auf die Tatsache, dass ich bei den aufgeführten Punkt innerhalb der Themenbeauftragten genau darauf achte, dass es sich auch wirklich um Punkte mit tatsächlich existierenden Bundesthemenbeauftragungen handelt. Von daher ist ein Bericht aus der AGBGE hier jederzeit willkommen, aber er ist dann eben quasi unter dem Punkt Themenbeauftragung Sozialpolitik. Und es ist einfach nur eine Ordnungssache, weswegen der Punkt durchgestrichen war, weil wir nicht ganz eingesehen haben, wieso wir drei Punkte innerhalb eines Protokolls haben sollten, die alle denselben zuzuordnen, obwohl wir alle dreimal jeweils denselben Themenberichterstatter da haben. Das war eine organisatorische Aussage, dass sie durchgestrichen waren, keine politische. So viel dazu in eigener Sache. Klaus, wenn du da noch was hinzufügen möchtest, bitte. Ja, kann ich vielleicht kurz machen, weil das ist immer schwierig, das bei der PET-Erstellung oder so irgendwas, weil das wird immer mehr. Es kamen ein, zwei Anfragen von anderen AGs, ist dann mittlerweile bei mir auch rein, warum hier AGs aufgeführt wäre, das sind ja Themenaufträge. Wir hatten das auch durchdiskutiert, dass eigentlich für die AGs ja hauptsächlich auch die Koordinatorenkonferenz, dass man dann auch keine Konkurrenz hier machen wollen innerhalb der Team PolGEF. Und deshalb ist das jetzt eine Frage, Manfred, wenn du zwar halt antworten kannst, das, was da jetzt reingeschrieben ist der Text von Gernot oder hast du das da reingeschrieben? Weil da steht ja ich und das ist ganz klar erkennbar, ob das jetzt dein Text ist oder der von Gernot. Eine persönliche Erklärung von Gernot. Und bist du mit unserer Stellungnahme zu dem Thema zufrieden? Na, zufrieden ist übertrieben. Es wird zwar für die AG Inklusion ein Themenbeauftragter ausgeschrieben, die AG wählt ihn, die Konsensliste, die Bewerbung geht an den Vorstand und seitdem ist Schweigen im Walde. Das ist eine Sache, wo ich persönlich sagen muss, ich finde das bedauerlich, weil ich durchaus finde, dass es an Bundesthemenbeauftragten Inklusion gut gebrauchen könnte, aber ich gehe halt im Protokoll nach der einzigen verlässlichen Kappe und das ist halt die offizielle Verlautbarung, nach der es Themenbeauftragten gibt oder nicht. Aber wie gesagt, es ist für mich überhaupt kein Problem, wenn unter dem Punkt Sozialpiraten da ein wöchentlicher Bericht zur AGBGE und zur AG-Inklusion kommt. Der ist jederzeit willkommen. Es geht mir nur, es geht mir da eher um eine Gliederungsfrage, also um eine Gewichtungsfrage. Ja, ich frage mich aber, wieso macht der Bufo eine Ausschreibung, wenn er gar nicht vorhat, einen Themenbeauftragten Inklusion zu beauftragen? Das kann ich dir nicht sagen. Schreibreform hat eine Wortmeldung. Ja, hi. Ich habe eine Frage. Wer hat sich denn, also du sagst das jetzt gerade beworben, wer hat sich denn beworben für Inklusion für den Bereich? Die AG Inklusion hat mich als Themenbeauftragten gewählt. Wir haben das Protokoll und meine Bewerbung an den Bufo geschickt und seitdem ist Schweigen im Walde, beziehungsweise wird eine Diskussion während der laufenden Ausschreibung angeführt, was man überhaupt und wie man überhaupt Themenbeauftragte berufen will. Das in dem laufenden Ausschreibungsverfahren. Na gut, so demotiviert man Mitarbeiter. Wir haben ja genug Aktive, ist ja nicht schlimm. Deswegen hört man mich nicht. Ich war wieder stummgestellt. Solzken hat ja schon in Chat geschrieben, dass es nicht wirklich Thema dieser Sitzung ist, aber ich glaube mich zu erinnern, dass du dich neulich lautstark, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, aber ich glaube, das warst du, lautstark mit Christos darüber unterhalten hast in der öffentlichen Bundesvorstandssitzung, oder? Ja. Also würde ich das nicht wirklich als Schweigen bezeichnen. Mal auch sagen, ich finde es bemerkenswert, dass man einen Posten braucht, um Politik zu machen. Ja? Wenn ich irgendwie Politik machen möchte, ja, dann mache ich das, ja, und dann kriege ich das auch veröffentlicht. Da brauche ich keine Beauftragung oder keine Ahnung was für. Josi, bitte bleib hier auf einem halbwegs persönlich nicht angreifenden Level. Aber ich denke, das ist, wie es Bernd schon gesagt hat und als Solzken schon geschrieben hat, ich denke, diese Themen Beauftragung, das ist wirklich Bundesvorstand. Und wir sind hier die Bundesvorstandssitzung, das gehört in die Vorstandssitzung oder in die Vorstandssprechstunde. So, gibt es jetzt dazu noch Redebedarf, der unbedingt jetzt sein muss? Danke. Weil ich es prinzipiell auch nicht für sonderlich schön empfinde, wenn man hier persönliche und private Ebenen von irgendwelchen politischen Entscheidungen mit in die Diskussion mit einbezieht. Das habe ich eigentlich ungern in meiner eigenen TV. Nächster Punkt. Gesundheit, Wolf-Dietrich. Halt, es gibt noch einen Punkt, den habe ich drunter geschrieben, noch an die, weil das vorhin aufgekommen ist, an die Frage, wenn Manfred gerade da ist. Manfred, die Sozialpirate-Seite, also sozialpirate.piratepartei.de, die Zugriffe dort, der Reinhard Beckmann versucht dort zuzugreifen, der hat Zugriff gehabt. Wer hat dort noch Zugriff? Kann irgendjemand ausprobieren, ob die Zugriffe gehen, ob er bloß rausgefallen ist, weil da kommt im Augenblick nicht dran und sollte Änderungen machen. Der Gernot Reipen hat das auch bestätigt. Ja, also da habe ich auch schon, aber das ist jetzt auch schon wieder Wochen her, im Prinzip die Aussage von der Bundes-IT, dass sie sich darüber mal, oder dass sie sich darum kümmern und seitdem ist auch augenscheinlich wenig passiert. Das ist jetzt aber keine Geschichte, die irgendeinen politischen Hintergrund hat, sondern das ist einfach die personelle Unterbesetzung unserer Bundes-IT. So, ich beende jetzt diesen Tagesordnungspunkt, weil ich es nicht tatsächlich sehe, dass das irgendwie im Rahmen des Depolgets sich bewegen würde und dass es irgendwie auf sich einer produktiven Ebene bewegen würde. Ich habe persönlich keine Lust, auf derartige Themen zu moderieren und sehe auch keinen Mehrwert für diese Sitzung. Gesundheit, Wolf-Dietrich-Trainer. Nächster Termin der AG Gesundheitspolitik am 5.2.2015 ab 20 Uhr. Gäste gerne gesehen. Um E-Health-Gesetz und um elektronische Gesundheitskarte gehen. So, Umwelt. Bernd Schreiner. Stopp. Ich hätte noch eine Frage an die Sozialpiraten. Solzken, ich habe bewusst gerade eben gesagt, ich will dieses Thema hier nicht weiter behandeln. Ich möchte überhaupt nicht dieses Thema. Ich glaube, ich war eine derjenigen, die genau gesagt hat, das gehört hier nicht in die Sitzung. Ich habe eine völlig themenfremde Frage, eine Sachfrage in einem völlig anders gearteten Thema. Okay, dann ich überzeuge, wenn es eine themenfremde Sachfrage ist, dann entschuldige bitte und bitte. Alles gut. Ich wollte mal fragen an die Sozialpiraten oder den Vertreter, insbesondere auch aus dem Bereich Inklusion, inwieweit ihr euch mit dem Thema Eingliederungshilfe, was ja ein sehr zentrales sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ist, schon auseinandergesetzt habt und inwieweit ihr da auch eventuell ansprechbar wärt, weil wir das gerade bei uns am Wickel haben. Solzken, wir sind natürlich jederzeit ansprechbar, Aktuelle Themen sind bei uns derzeit Ausschuss der Elektroscooter im ÖPNV und Bundesteilhabegesetz. Okay, also Eingliederungshilfe habt ihr nicht so auf dem Schirm? Momentan aktuell nicht. Okay, danke. So, jetzt gibt es weitere Fragen. Ansonsten Bernd, wenn er schon gut herumtrollt. Ja, ich musste gerade etwas lachen. Das tut auch mal gut. Und ich glaube, das tun Erwachsene viel zu selten, habe ich neulich eine Studie gelesen. Hat aber nichts Umwelt zu tun. Wir machen ja seit längerer Zeit keine regelmäßigen Sitzungen, weil eigentlich die paar Leute, die die Dinge auch damals programmatisch bearbeitet haben und die noch aktiv sind, da ihre eigenen Kanäle und Möglichkeiten halt genutzt haben, Dinge zu tun, wenn Dinge anstehen. Wir haben aber gedacht, es wäre mal wieder Zeit, eine Sitzung zu machen. Es ist ja ein neues Jahr und es gibt ja viele neue Themen und Dinge, Ereignisse und auch garantiert Piraten, die mal sich vielleicht wieder beteiligen möchten und sehen möchten, da gibt's was, da gibt's eine Anlaufstelle, jedenfalls um es jetzt nicht wieder auszudehnen, wird am 11.2., das ist ein Mittwoch, nicht wie früher ein Dienstag, auch weil hier Dienstag diese Runde ist und diverse andere AGs, wird an diesem Mittwoch mal wieder eine AG-Sitzung stattfinden. Die Uhrzeit steht noch nicht endgültig fest, aber war üblicherweise um 20.30 Uhr. Das geben wir dann noch rechtzeitig bekannt. Gibt es dazu Fragen? War ich zu hören? Da warst du jetzt schneller als ich. Fragen? 21, 22, 23. Dem scheint nicht so zu sein. In diesem Fall gebe ich weiter an Michael Bernd, Energiepolitik. Ja, gerne. Ich habe noch mal etwas ausführlich das Projekt Konverterstation Halbemond hier bei uns in Ostfriesland ausgeführt im PET. Ich habe ja immer mal wieder darüber gesprochen. Letztlich ging es um eine Konverterstation, die erforderlich ist, um Offshore-Windparks anzubinden. Hier bei uns in der Region um ein Volumen von mit einer Trasse, die dann auch eine erforderliche Stromtrasse in der Größenordnung 400 bis 500 Millionen Euro. Also kein kleines Projekt. Wir haben schon vor einem Jahr versucht zu thematisieren, dass man doch bitte, wenn man Standorte für solche Konverterstationen hat, und wir haben hier in der Region, bei uns in der größeren Region bereits 3 Standorte, dass man die doch bitte voll ausnutzt, bevor man neue Standorte entwickelt. Interessanterweise war es so, dass Tennet für den Standort Halbemond eine Leistung von 2700 Megawatt vorgesehen hat in einem Netzentwicklungsplan. Es gab hier massive Proteste. Alle sind sich einig, von Bürgern bis zur Verwaltung, dass wir diese Konverterstation hier nicht haben wollen. Und im aktuellen zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplans 2014 ist nur noch eine Leistung 900 Megawatt ausgewiesen. Das ist insofern interessant, weil wir 30 Kilometer entfernt in Emden eine Konverterstation im Bau haben, die insgesamt nur auf 1800 Megawatt ausgelegt ist. Prinzipiell kann man aber 2700 auslegen. So, rein formal passt das natürlich wunderbar, dass man jetzt auf Halbemond verzichtet und die 900 Megawatt nach Emden-Ost verlegt. Das haben wir in den letzten Monaten hier versucht zu thematisieren. Es hat sich auch eine BI gegründet mit relativ großem Medieninteresse auch. Und wir sind jetzt einen Schritt weiter gekommen. Wir selbst haben ja hier in der Region keine Mandate in den Ratsversammlungen. Wir haben auch durch die TTIP-Aktion relativ viel mit den Grünen hier gemacht. Die habe ich vor 2 Monaten schon angesprochen, die scheinen aber etwas unbeweglich zu sein, weil letztlich war die Idee, dass der Rat der Stadt Emden einmal prüft, ob man die Station in Emden-Ost nicht entsprechend erweitern kann. Nachdem die Grünen sich nicht bewegt haben, habe ich mit dem Ratsherrn der Linken Kontakt aufgenommen, den ich von der Antikohlekette in der Lausitz kenne. Und der hat entsprechende Anfrage an die Stadt Emden gestellt. Die hat auch geantwortet, dass sie mit Tennet über diesen Punkt bei nächster Gelegenheit reden will. Wir haben jetzt eine Pressemitteilung mit den Linken gerade heute rausgebracht zusammen. Und aus dem Landtagswahlkampf habe ich einen ganz guten Kontakt zu einem SPD-Abgeordneten, der sowohl im Emder Rat ist als auch im Landtag. Weil wir versuchen, das jetzt eben doch auf die Landesebene zu heben. Zumal die Landesregierung in ihrem neuen Landesraumordnungsprogrammentwurf explizit geschrieben hat, es sind Standorte, in der auch Standorte für energietechnische Anlagen vorrangig auszubauen, bevor neue gebaut werden. Das würde also sehr gut passen. So, ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Wochen vorankommen, dass wir, wie gesagt, auch auf die Landesebene bringen können. Und wenn es tatsächlich gelingen sollte, so ein Projekt von 500 Millionen zu reduzieren und Tennet sozusagen, um so einen Standort zu bringen, dass die Bürger sich wirklich mal durchsetzen mit Unterstützung Verwaltung und Politik, dann glaube ich, hat das eine gewisse Signalwirkung auch für ganz andere Ausbauprojekte, Stromtrassen. Ich will da gerne dann weiter drüber berichten. Ich habe ja schon reingeschrieben, nach meinem Urlaub treffe ich mich mit der BI, dann mit den Landtagsabgeordneten. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ob wir das tatsächlich hier in der Region kippen können. Die Bundesnetzagentur hält sich sehr zurück. Auch im laufenden Raumordnungsverfahren gibt es da keine Äußerung. Ganz interessant ist, dass offensichtlich in der Behörde selbst, in der Bundesnetzagentur, das eigene Personal langsam unruhig wird und doch die Transparenz der Behörde und der ganzen, des ganzen Ausbaus ja doch schon thematisiert. Da gab es im Spiegel einen Artikel zu, den habe ich hier mal verlinkt. Ich finde es also ganz spannend, wenn die eigenen Mitarbeiter inzwischen von Intransparenz reden und es anmahnen, dass das ganze Verfahren doch wesentlich transparenter sein muss. Das ist natürlich ganz in unserem Sinne. Mal sehen, ob wir da weiter aktiv sein können, das eventuell auch entsprechend thematisieren können. Ja, soweit mal ganz kurz zu diesen aktuellen Entwicklungen. Alles klar, danke Michael. Gibt es Fragen zur Energiepolitik? Ganz kurz, kannst du irgendwie in einer halben Minute skizzieren, was das Problem in einer Konverterstation ist? Ja, kann ich. Wenn Offshore-Windparks so weit draußen sind, ungefähr 100 Kilometer, dann kann man nicht mehr mit Wechselstromkabeln arbeiten, sondern muss Gleichstromkabel nehmen. Und Gleichstrom muss dann in das deutsche Wechselstromnetz umgespannt werden. Und das genau macht so eine Konverterstation. Ja, das habe ich mir so etwa auch denken können. Die Frage ist, wieso wollt ihr das irgendwie verhindern oder wieso soll da nicht irgendwo eine zweite hin oder so? Wo ist das Problem an einer solchen Konverterstation? Ja, also grundsätzlich, wenn man sich die Netzentwicklungspläne anguckt, dann versucht TenneT sich sehr viele Standorte zu sichern für die Zukunft. Unternehmerisch ist das verständlich. Letztlich haben wir aber eine Situation, dass der Offshore-Ausbau schon mal um ein Drittel durch die jetzige Bundesregierung reduziert worden ist. So, und dann muss man wissen, dass so eine Konverterstation ziemlich groß ist. Halle 100 Meter lang, 50 Meter hoch, das sind so die Dimensionen, dann kommt noch ein Transformatorenfeld. Das sind riesige, sehr große industrielle Komplexe. Und die in die Landschaft zu stellen, ist durchaus problematisch für die Anwohner, die sofort in ihren Immobilien massive Wertverluste haben. Wir sind hier eine Tourismusregion. Es gibt Geräuschentwicklungen. Also das ist für die Anwohner, für die Umgebung nicht einfach zu handhaben. Und wenn man geeignete Standorte gefunden hat, und solche gab es ja, und Emden Ost, das ist direkt eine Autobahn außerhalb der Stadt, da stört es keinen, dann muss man die natürlich vorrangig ausbauen. Danke. So, Klaus, du hattest noch eine Wortmeldung? Ja, zu Michaels Frage, auch zu der Technik. Ein Hintergrund von dieser Konverterstation ist eben einfach aus technischen Gründen die Aufschaltung denn ins Netz, also ins Drehstromnetz, ne? die muss genau abgeglichen sein. Und wenn sich da welche da Vorteile durch diese Dinger verschaffen, können die aus technischen Gründen dann argumentieren, warum bestimmte Windparks und bestimmte Zulieferer nicht zugeschaltet wären und andere wieder bevorzugt zugeschaltet wären. Da soll wahrscheinlich auch so eine Art Bevorzugung und eine Steuerung mit eingeführt werden. Das muss man ganz genau beobachten. Wenn man diese Konverterstationen zuschlägt und wenn man eigentlich da dann auch im Grunde genommen die Deutungshoheit drüber gibt. Ansonsten bildet sich da nämlich wieder ein Monopol. Gut. Noch eine kleine Nachfrage. Bitte gerne. Habe ich dich richtig verstanden, Michael? Willst oder ihr wollt nicht grundsätzlich die Konverterstationen verhindern, sondern nur jetzt bestimmte Standorte im Prinzip lehnt ihr ab und fordert irgendwie Alternativen? Naja, es ist ja so, es ist ja ein gewisser Ausbau, Offshore-Ausbau beschlossen. Schon lange beschlossen. Und das, was an Leistung auf See erzeugt wird, was jetzt gebaut wird, das muss ja schon ins deutsche Stromnetz. So, aber natürlich wollen wir, dass das möglichst kostengünstig passiert und umwelt- und bürgerverträglich. Und TenneT macht alles andere als das bisher. In unserer Region ist das auch nicht der erste Protest. Es gab im Oldenburger Raum auch schon massive Proteste gegen einen Standort, der dort mal ausgewählt wurde. Das hat schon eine gewisse Tradition. Es ist einfach massiv die Forderung, sich Standorte auszusuchen, die akzeptabel sind und dann natürlich auch unter Kostengesichtspunkten für die Bürger das nicht unnötig aufzublähen, sondern wirklich nur das zu bauen, was man braucht. Das war jetzt wieder nicht klar genug für meinen kleinen Kopf. Aber es hat durchgeklungen, als würdet ihr momentan einfach aus Tradition heraus erstmal ablehnen. Nein, nicht aus Tradition heraus, sondern ich wollte nur sagen, es gab an anderer Stelle auch schon entsprechende Proteste, weil das einfach vom Übertragungsnetzbetreiber von TenneT völlig überdimensioniert ist. Wir brauchen keine 8 Standorte für Konverterstationen für das, was an Leistung im Moment von der Bundesregierung geplant ist, hier an Land zu bringen. Ja, lassen wir es mal dabei. Danke. Gut, dann nach dem Punkt Energiepolitik käme jetzt Landwirtschaft. Die Birgit Piepgras ist heute aber entschuldigt. Open Government und Demokratie und Wahlrecht sind aktuell unbesetzt. Die Leonie Thonsen für die Asylpolitik, ist die heute da? Wenn die nicht der Fall ist, dann gehen wir weiter zum Datenschutz, wo heute die Solske einen Bericht erstattet. Ja, ich mache es relativ kurz oder 3 Punkte. Ich habe das da auch reingeschrieben. Zum einen hat die AG Datenschutz 2 PMs rausgehauen, sage ich jetzt mal. Es gibt da ja so Pläne von Seiten der EU-Verkehrskommissarin Frau Violetta Bulk, eine gesamteuropäische Pkw-Maut einzuführen und hier auf eine elektronische und satellitengestützte oder da auf satellitengestützte Systeme auch zur Datenerfassung zu setzen, wo wir natürlich gegen sind. Und ich habe es auch da nochmal erfasst nach den noch nicht konkret ausgearbeiteten Plänen. Der Verkehrskommissarin könnte eben ein europaweites Mautsystem geschaffen werden, in dem die Kilometerleistung jeweils gestaffelt für Pkw und Lkw mit einem einheitlichen Gerät erfasst und gegenüber den einzelnen Ländern abgerechnet wird. Länder können dabei zwar frei entscheiden, ob sie eine Maut erheben möchten oder nicht, aber wichtig sei halt, dass die so erhobenen Gebühren von allen Verkehrsteilnehmern bezahlt würden und dann wirklich für den Bau oder den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden. Wir stellen erstmal in Frage dann, ob mit dieser europäischen Maut eben auch eine Totalerfassung irgendwie unserer Bewegung einhergehen soll. Ne? Verdachtslose Kfz-Kennzeichenabgleich ist halt inakzeptabel für uns. Und damit wird halt auch eine Infrastruktur geschaffen, die jederzeit zur Bewegungsdatensammlung für ganz andere Zwecke genutzt werden kann. So wie es ja in Großbritannien heute schon der Fall ist. Und aus unserer Sicht ist die Pkw-Maut halt auch nicht wirklich ökologisch und leistet auch nicht so wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz, weil da kein Anreiz zum Umsteigen auf andere Verkehrsformen gegeben ist. Ja, okay. Die Kosten für Erfassung, Verwaltung und Kontrolle der Maut stehen halt auch in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Einnahmen und für die Finanzierung halten wir halt eine Erhebung oder Anhebung der Mineralölsteuer für die bessere Variante. Dann gibt es morgen den Europäischen Datenschutztag. Das wird ja sicher den einen oder anderen von euch auch erreicht haben. Da gehen wir in der PM nochmal ein auf die geplante EU-Datenschutzverordnung, die eben den Schutz unserer Daten auszuhebeln droht, die bisher im Telemediengesetz geregelt ist. Und dann kritisieren wir zudem eben natürlich auch die tollen Handelsabkommen, die geplanten, die dann eben auch einhergehen mit einer Einschränkung des Datenschutzes hierzulande. Und ich sage nur Smart Borders oder diese EU-PNR. Das sind ja alles tolle Überlegungen, nicht? Die Kommission prüft auch derzeit die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Das sprechen wir auch nochmal an, finden wir natürlich auch nicht gut. Und dann fordern wir die EU-Kommission auch nochmal auf, den Datenschutztag zu einem Tag der Achtung unserer Freiheitsrechte zu machen und dass Überwachungspläne eben zurückzuziehen sind und aufzugeben sind, sowie Initiativen gegen Überwachung anzukündigen sind. Gehen nochmal auf Vertragsverletzungsverfahren gegen EU-Staaten ein, die Gesetze zur flächendeckenden Vorratsdatenspeicherung aufrechterhalten, obwohl der Europäische Gerichtshof diese Praxis ja im vergangenen Jahr für menschenrechtswidrig erklärt hat. Ja, das sind so die PMs, also das sind sicher Themen, zu denen wir uns auf jeden Fall zu Worten melden sollten, war ja auch gestern Thema in der Redaktionskonferenz, ist damit hiermit geschehen, also haben wir gemacht, oder die AG Datenschutz hat das gemacht. Vielen Dank an die AG. Insbesondere den Patrick Breyer, der sich da mal wieder hervorgetan hat. Und die AG Datenschutz, die trifft sich am kommenden Wochenende zu einem Real-Life-Treffen. Ich weiß, dass es da schon Telcos gab über die Themen und die haben, glaube ich, auch schon eine Agenda und TU, die ich euch jetzt leider nicht geben kann. Aber ich werde definitiv mal nachfragen, ob die ein Protokoll vom nächsten Wochenende anfertigen können, das dann hier vielleicht gegebenenfalls auch einfach nochmal verlinkt wird oder so oder irgendwo öffentlich gemacht wird, aber das müsste ich gegebenenfalls halt nochmal fragen. Fertig. Wortmeldung von Stimmbürger. Solzen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei der Verkehrsinfrastruktur wollt ihr eine höhere Mineralölsteuer haben? Habt ihr das ausgerechnet, wie viel Steuern oder also Verkehrssteuern und so weiter eingenommen werden, um den Bau und den Erhalt eigentlich dieser Verkehrsinfrastruktur aufrechtzuerhalten? Und B, Steuern sind ja nicht zweckgebunden. Also irgendwie ist da ein Wurm drin. Ja, der Einwand mit der Zweckgebundenheit, das ist eine Forderung aus unserem Programm hier in Schleswig-Holstein, meine ich, oder generell eine Forderung, dass die ausgerechnet haben, wir persönlich es nicht, aber natürlich gibt es, das kann ich für Schleswig-Holstein mit großer Bestimmtheit sagen, dass es dort Berechnungen gibt, mehr oder minder genauer Natur, wie so der Sanierungsstand ist und der Rückstau vielmehr. Wie viel da investiert werden müsste, dazu gibt es auch Zahlen, sowohl von Verkehrsclubs als auch oder Automobilclubs als auch Ministerien und Co. Also natürlich gibt es da Berechnungen drüber, die gibt es auch auf Bundesebene mit Sicherheit. Müsste man einfach mal nachschauen, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Man muss natürlich immer ein bisschen darauf achten, woher die Quelle kommt. So, und das auch vor dem Hintergrund bewerten. Ministerien schätzen das vielleicht manchmal ein wenig zu optimistisch und manch andere vielleicht ein wenig zu pessimistisch, aber gut, ganz genau wird man das auch nicht erheben können. Und dein Einwand mit der Mineralölsteuer ist tatsächlich ein richtiger und das muss ich tatsächlich auch nochmal mit Patrick Rück sprechen, weil wir tatsächlich genau den das habe ich genau gestern so argumentiert bei den Voten im Jugendparlament und habe genau das gesagt, dass Steuern eben nicht zweckgebunden sind und deswegen auch nicht umgeleitet werden können. Nun gut, wie die Lkw-Maut, wie es da aussieht, für die Interessierten nochmal, das wird tatsächlich in die Infrastruktur und in die Straßen investiert, wobei Verwaltungskosten und Co. und so 30% circa betragen, 70% davon gehen da rein. Also da ist tatsächlich eine Zweckbindung gegeben. Das ist auch gesetzlich so verankert. Allerdings muss man dazu sagen, dass natürlich die Regierung im selben Maße, in dem die Einnahmen eben gestiegen sind oder in dem die eben dafür genutzt werden, die entsprechenden Haushaltsposten um genau den Betrag gekürzt hat. Insofern hat es jetzt zu keiner Erhöhung der Investitionen in die Infrastruktur geführt, dass man diese Mauteinnahmen jetzt dafür nimmt. Gut, gibt es weitere Fragen? Habt ihr eigentlich generell was gegen Maut oder nur aus bestimmten Gründen? Naja, also ich glaube, der Gedanke der Mineralölsteuer resultiert halt auch daher, dass, also wenn du eine einheitliche Maut halt irgendwie erhebst, pro Kilometer oder so, trifft es halt jeden gleichermaßen. Bei der Mineralölsteuer hättest du vermutlich noch eine gewisse Gerechtigkeitskomponente darin, insofern als dass man annehmen darf, dass gut verdienende vielleicht tendenziell auch mehr Mineralölsteuer dann im Vergleich zu gering verdienenderen zahlen müssen. Und ich denke, das ist der Hintergedanke tatsächlich. Und Ablehnung bei der Pkw-Maut ist, uns geht es da insbesondere vor allem um die Erfassung derselben, was damit eben einhergeht. Und es gibt auch andere Möglichkeiten der Erfassung, die auch in anderen Ländern praktiziert werden. Hier soll immer diese Kfz- oder Kennzeichenerfassung geht hier halt da immer diese automatisierte mit einher. Das ist natürlich sehr kritisch und ich denke, wir sehen auch, sagen wir es so, wir sehen andere Lösungen als die besseren Varianten zur Erhaltung der Infrastruktur. Zumindest hier in Schleswig-Holstein. Darf ich dir auch eine Frage stellen? Also ich war... Wir waren fertig. Nein, Moment mal. Wenn hier jetzt halt mehrere Leute gleichzeitig reden, dann machen wir das schön da rein auch in Wortmeldungen. Erste Wortmeldung hier drinnen ist offensichtlich die vom Bernd. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Wickbold mit dem vorhergehenden schon vollständig fertig war. Das sollte man natürlich erst direkt beenden. Oder war das zu Ende, Wickbold? Nein, leider nicht. Ich wollte nochmal darauf hinaus, dass man hier immer zwei Sachen vermischt, meiner Meinung nach. Also es gibt ja auch datensparsame Erhebungsmethoden für Maut in einer gewissen Form, was Solzken sich auch richtig meinte, in bestimmten Ländern, was dann dieses Nummernschild-Tracking vielleicht weglässt oder auch ein ähnliches Tracking. Ich denke, man sollte das nicht so vermischen, diese Themen, weil Mineralölsteuer betrifft auch noch ganz andere Dinge als nur Verkehr. Mit meiner Frage habe ich jetzt vergessen, die letzte, also wir könnten ruhig weitergehen, danke. Gut, dann schließe ich gleich mal an. Ja, das ist natürlich ein Punkt mit der Mineralölsteuer und so, außerdem kommen da, ich glaube, Faktor 10 oder 8 mehr Milliarden rein, als dafür ausgegeben wird, aber das ist eine Diskussion, die passt jetzt nicht wirklich zum Datenschutz. Was ich eigentlich viel spannender an der Sache finde, ist, dass man da ein bisschen, so habe ich es zumindest verstanden, Dinge in den Raum stellt, die eventuell kommen könnten, die schon längst Tatsache sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Diese Mautbrücken, die wir haben, erfassen alle Fahrzeuge, alle Kennzeichen, auch die von PKWs, auch heute schon. Das passiert alles schon. Dazu habe ich mich auch schon öfters mal ausgelassen. In der Vergangenheit müsste eigentlich auch auf der Bundeswebseite irgendwas stehen. Also die Tatsache, dass PKW-Kennzeichen erfasst werden, ist heute schon so. Und Innenminister Friedrich hat ja da vor langer Zeit, wie er noch Minister war, sein dürfte, schon auch konsequent gefordert, dass da dann natürlich die Daten auch für Ermittlungen und sonst was zu nutzen sein sollten und so weiter. Und wie gesagt, das passiert heute alles schon und da hätten wir vielleicht ein bisschen genauer differenzieren können. Gibt es auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das irgendwann mal dann gesagt, okay, weil das datenschutzrechtlich bedenklich ist, dürfen nicht alle Mautbrücken gleichzeitig im Betrieb sein, sondern im Schnitt nur 10%, um eben die Totalüberwachung auszuschließen. So, jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Frage war oder ein Statement, aber Solzken, würdest du dazu noch was zu sagen? Ja, ich wollte da noch was sagen. Na, Moment. Eins nach dem anderen, ich habe dich nicht vergessen, aber erstmal ist jetzt natürlich wieder, erstmal kommen die Fragen und dann kommen die Antworten, das ist für die gängige Reihenfolge. Solzken, willst du dazu was sagen? Also, das wird ja immer besprochen irgendwie und die was irgendwie es an PMs gibt am Montag. Ich denke, der Bufo hat das auch ein Stück weit im Blick und ihr habt sicher auch Pressepad-Zugänge, das heißt, ihr könnt da auch mal ein bisschen reingucken und da auch gerne natürlich korrigieren, da wird ja sicher euch keiner auf die Finger hauen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch hier wieder das richtige Forum ist, um jetzt PKW-Maut bis aufs Letzte irgendwie und Finanzierungsform der Infrastruktur durchzudiskutieren, weil ich glaube, darüber kann man sich einen ganzen Tag, wenn nicht noch länger, unterhalten, wie jetzt die Erhaltung der Infrastruktur am besten finanziert werden sollte. Die Frage haben wir heute auch im Facharbeitskreis Finanzen gehabt bei uns und ich würde es sehr begrüßen, weil wir die Frage in der Fraktion auch nicht alleine beantworten können, weil das eine sehr schwierige Frage ist, wo es sehr unterschiedliche Lösungen gibt. Aber ich bin gerne dabei, wenn wir das mal gezielt in einem Themenmumble oder so mal diskutieren, Lösungswege diskutieren, entwerfen. Und wir werden da auch sicher zu keinem Ergebnis kommen, das tragfähig ist. Aber ich würde da gerne mal Meinungen zu hören und vielleicht machen wir das dann mal demnächst. So, jetzt kommt erst die Wortmeldung von Paul und dann haben wir nochmal eine von Wigbold. Aber bevor ihr beide jetzt redet, noch kurz eine Klarstellung. Es geht hier normalerweise nicht um Wortmeldungen im Sinne einer Diskussion, weil das hier eigentlich keine politische Diskussionsrunde oder AG ist, sondern um Nachfragen an die Themenbeauftragten bzw. den Themenbeauftragten und die Berichterstattung. Also vergesst es nicht, keine Statements, sondern Fragen. Bitte. Richtig, da möchte ich mich dran halten und eine Frage eben an Solzken stellen und so weiter, weil sie ja eben behauptet hat, Steuern sollten nicht zweckentfremdet werden, das ist richtig, aber hast du eine Auflistung mal gemacht oder ihr habt eine Auflistung mal gemacht, welche Steuern schon alles zweckentfremdet werden? Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch für die Rentner eine Steuer, die zweckentfremdet worden ist und so weiter. Habt ihr da einen Überblick und soll das denn jetzt auch in Zukunft, ich sag mal, nicht... Für Rentner eine Steuer, die zweckentfremdet wurde, Pauli, wenn Steuern per se nicht zweckgebunden sind, können sie gar nicht zweckentfremdet werden. Wie es gemeint ist, ist wohl klar, oder? Ich liefere dir auch gerne nochmal Quellen, wo das steht, dass Steuern nicht zweckgebunden sind. So, okay. Danke für die Antwort, Solzken. Jetzt haben wir die Wortmeldung von Wigbold. Bitte. Ja, mir ist meine Frage wieder eingefallen in Bezug auf die Strukturabgabe, also einer Maut zum Beispiel. Sind bei euch denn auch alternative, Energieträger angedacht in Bezug auf Verkehr? Also zum Beispiel Elektromobilität etc. Das sollte ja auch berücksichtigt werden dann innerhalb einer entsprechenden Infrastrukturfinanzierung. Unser Energieexperte ist der Andreas und wie gesagt, ich bin gerne bereit, diese ganzen Fragen in einem Themenmumble gerne mal alle zu bearbeiten und damit zu diskutieren. Aber ich denke, Geoffrey hat eben nochmal darauf hingewiesen, dass das hier kein Raum für politische Diskussionen ist und vielleicht verlagern wir das dann mal. Ich trage die Idee auch gerne nochmal an Monopol weiter, dann können wir das da alles gerne nochmal diskutieren, auch von diesem energietechnischen Aspekt her. Gut, dankeschön. So, gibt es weitere Fragen an Solzken? Dem scheint nicht so zu sein. Dann können wir jetzt weitergehen zum NSA-Skandal. Kurze Zwischenfrage. Ich habe hier gerade einen Disconnect im Piratenpad. Hört ihr mich noch, beziehungsweise habt ihr das auch? Ja, ich höre dich. Ich habe auch Disconnect und man hört dich. Genau. Alles klar. Ich hab auch einen Disconnect. Aber vielleicht machen wir es einfach ganz kurz. Diese Woche ist wieder Ausschusssitzung, 9 Uhr ist geschlossene Sitzung, 10 Uhr ist grundsätzlich die Zeugenvernehmung, die ja öffentlich erstmal ist. Es sind Leute vom Bundesnachrichtendienst, vom BSI und zwei Zeugen von der Telekom diesmal da. Dann hatten wir heute einen Bericht im Spiegel. Ups, jetzt ist mein Eis, das Pad ja da. Wir hatten heute einen Bericht im Spiegel über den Regin-Trojaner, also über diese NSA-Malware. Ich habe das in Zeile 343 halt verlinkt. Und dann habe ich heute noch was getwittert zum Bundespräsidenten. Das war eigentlich alles. Gut, ich danke dir. Gibt es Fragen an Zombie zum Themenkomplex NSA-Skandal? Ja. Ich habe eine Frage und zwar, es geht ja um NSA und eben auch NSU. Die ganze Geschichte, da bist du ja auch momentan noch drin, richtig? Ja, das ist nicht richtig. Mit NSU habe ich eigentlich nichts zu tun. Natürlich ist mir bekannt, dass es einen NSU-Untersuchungsausschuss auch gibt. Es gibt zwischen diesen beiden Ausschüssen insofern eine personelle Verbindung, als dass die Martina Renner von der Linkspartei in beiden diesen Ausschüssen drin ist und es wie, wenn die zum Beispiel auftritt auf der Open Mind, auch über beide Ausschüsse spricht. Aber ansonsten gibt es hier eigentlich bei uns dazwischen keine Verbindung. Ja, aber trotzdem wäre meine Frage, gerade eben was NSA betrifft, und die Verbindung eben zu der rechtsradikalen Ku Klux Klan, gibt es da neue Erkenntnisse und so? Also ich habe ja eine Einladung bekommen von Professor Dr. Thomas Leif, wo ja es um die NSU-Sache geht, um wie blind Deutschland ist gegenüber dem Rechtsradikalismus und so weiter. Ne? Und gerade auch NSA wird ja da auch mit einbezogen, ne? diese Geschichte, dass ja die NSA auch eventuell da zu rechtsradikalen Kontakte hat, dass das von Amerika auch vieles damit gesteuert ist, was hier in Deutschland so abgeht? Oder gibt es da von deiner Sicht absolut gar keine Erkenntnisse dazu? Also ich erinnere an den Fall Kiesewetter, wo ja Kollegen von ihr, ich sag mal, im Ku Klux Klan gewesen sind. Jetzt musst du mich nochmal eben sagen, was der Fall Kiesewetter genau ist. Ich kenne nur Roderich Kiesewetter, der Obmann von der CDU im NSA-Untersuchungsausschuss, der aber ja zum März halt da zurücktreten wird. Nee, das ist ja im Spiegel gelaufen und zwar, das ist ja eine Politistin, die erschossen wurde vor einigen Jahren, die ja auch mit der NSU, bitte? Ja, ich habe es jetzt verstanden, genau, die Kiesewetter war auch eine Polizistin, die auf dem Parkplatz da erschossen wurde, ja, von den NSU-Leuten, ja. Also, ich bin ja in dem NSA-Thema sehr engagiert und ich gucke mir wirklich den ganzen Tag lang alles an und ich habe ja alle Dokumente und alle Vorträge gehört. Mir ist bisher in keinem einzigen Medienbericht und in keinem einzigen NSA-Dokument irgendwie eine Verbindung zum Ku Klux Klan bekannt geworden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also der NSA kann man viel unterstellen, aber dass die also quasi dem Ku Klux Klan nahestehen, das ist also mir bisher so nicht bekannt geworden. Ja. Ja, dann muss ich mal abdecken. Ich meine, Spiegel und oder Stern hat ja drüber. Ich werde jetzt gleich auch mal einen Link da reinsetzen. Okay, Paul, dann mach das aber bitte erst den Link und dann bitte später zu dem Thema, weil ihr driftet mir schon wieder ins Zwiegespräch und weg von den Fragen. Wir können auch in einen anderen Raum gehen, Paul, und darüber sprechen. Aber ganz klar, bisher ist in diesem ganzen NSA-Skandal das Thema Ku Klux Klan noch kein Thema gewesen. Ja, dann bitte in einen anderen Raum mal ganz kurz, nämlich dann schicke ich dir einen Link rüber und gerade auch diese Sache Dr. Thomas Live. Machen wir jetzt gerade mal. Genau, noch jemand irgendeine Frage? Sonst gehe ich dann gleich runter. Noch jemand eine Frage? Weil sonst schaue ich mal, dass wir jetzt noch ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben eh nur noch einen Punkt dann und es ist eh schon 10 Uhr. Damit haben wir eh schon lange gemacht jetzt. So, scheint alles ruhig zu sein. Also, Queer Michael Melter, der hatte, glaube ich, letztes Mal, wenn ich mich recht entsinne, bereits erwähnt, dass er erst wiederkommt nach der nächsten AG-Sitzung und die war noch nicht. Dementsprechend ist er wohl heute quasi entschuldigt. Und kommen zum letzten Punkt, Bildung, Forschung, Wissenschaft. Ja, Michael Klaus. Ich darf mal wie immer den krönenden Abschluss machen. Ich mache es auch kurz. Also ich selber war jetzt am Wochenende auf einer Fachtagung in Frankfurt an der Uni. Das war so eine halbe Rektorenkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz. Bericht schreibe ich noch. Grundsätzlich kann man sagen, dass man gesagt hat, die Hochschulrektoren haben so eindeutig verlauten lassen, Bologna hätte man nicht einführen dürfen und Bachelor- und Masterstudium auch nicht. Aber wie gesagt, Bericht mache ich noch und ich möchte euch einfach nur einladen für morgen im Dicken Engel zu einem Sondermammel OER, ist ein schönes piratiges Thema. Da geht es um die Zukunft des Buches, hat auch mit Urheberrecht zu tun. Wir haben 4 externe Leute dabei. Bis jetzt kann sein, dass noch 1 oder 2 dazukommen. Wie gesagt, mehr möchte ich auch nicht sagen, Rest steht wie immer im Pad. Alles klar, danke dir. Erster Punkt, Fragen dazu. Zweiter Punkt, mal von meiner Seite, Entschuldigung, dass wir dich hier immer 2 Stunden lang sitzen lassen und du in der Zeit nichts sagen darfst, sondern nur auf deinen krönenden Einsatz wartest. Kein Problem. So, keine Frage an TopX-Infos. Da ist noch die Info über die Neugründung der AG Demokratieforschung. Ist eine Info dazu gewünscht. Ich halte es an dieser Stelle nicht für passend. Da ist keine Themenbeauftragung für den Punkt. Eigentlich keine Frage für das Team Polge. Von dementsprechend eigentlich was ich an die Koordinatorenkonferenz verschieben würde oder verweisen würde. Dementsprechend würde ich fast behaupten, wir wären für heute fertig. Ich höre keinen Widerspruch. Dann sage ich jetzt einfach, dass die Sitzung geschlossen ist um 22.02 Uhr. Fast wieder die 2-Stunden-Marke gehalten. Ich bitte die Aufzeichnungen einzustellen und mache mir jetzt was zu essen und wünsche euch einen schönen Abend. Jo. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.